because I use halt Attack Attack mit Gold. Sie wissen, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. War das klar und deutlich? Und da ist er, der Communio Podcast. So alles bla bla bla ist das doch. Alles bla bla bla ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 266 des offiziellen Communio Podcast. Und es geht gerade richtig, richtig wieder los mit Champions League, Europapokal. Alles macht gerade Spaß. Und einer, der da letzte Woche auch schon zumindest einen spektakulären Abend erlebt hat, wenn auch am Ende nicht siegreich leider, ist Tim Müller. Wie lief's denn bei der MBVB? Bist du zufrieden so insgesamt? Hallihallo. Ja, letzte Woche haben wir darüber schon geredet, dass das ein bisschen ärgerlich war, aber ansonsten in der Bundesliga kann man jetzt gerade nicht meckern. Ne? Dortmund ist sehr stabil. Gefällt mir durchaus bisher, wie erfolgreich man da doch ist und dass vielleicht dieses Jahr eine Saison wird, in der man nicht so um die Champions League Quali zittern muss. Ja, ihr seid ja jetzt erster Bayern-Jäger quasi wieder, wenn man das so rechnet. Genau, das ist ja eigentlich der große Wunsch, ne? Wenn es gut läuft, dann auch mal eine Saison zu haben, wo man dann auch zumindest bis gegen Ende auch mal dranbleibt. Und wenn mal einmal die Bayern stolpern, aber sieht dieses Jahr nicht so aus, als würden sie das tun. Deshalb eine sichere Champions League-Quali würde ich nehmen. Ja, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aus Freiburger Sicht muss ich an der Stelle ja sagen, dass leider Dortmund letzte Woche schon gespielt hat und Freiburg jetzt diese Woche spielt, weil das ja quasi die Entscheidung war, dass Dortmund da am Ende noch vorbeigerückt ist. Ich freue mich aber natürlich trotzdem auf heute Abend, denn die Freiburger können nach einem Jahr Pause endlich wieder ein bisschen singen. Ja, es geht aber gar nicht so weit weg. Also mal davon abgesehen, dass das ein Heimspiel ist, aber auch die Entfernung zum kommenden Gegner ist jetzt nicht so weit weg. Es ist quasi das engste Europa-Derby jemals wahrscheinlich gegen den FC Basel, quasi Nachbar. Ich glaube, kein Bundesliga-Derby ist so nah dran wie jetzt das Duell gegen Basel. Gewinnt Freiburg, ich weiß nicht, muss die Schweiz die verspäteten DB-Züge wieder ins Land lassen oder so? Vielleicht gibt's da irgendeine Abmachung dazu. Ist auf jeden Fall auch so ein bisschen Prestige natürlich. Am Donnerstagabend geht es dann für den VfB Stuttgart auch wieder in Europa los. Die Schwaben spielen ebenfalls daheim gegen Celta Vigo. Die Conference League hat noch eine Woche Pause. Da geht es dann nächste Woche wieder los. Und generell, ab nächster Woche wird es wieder ein bisschen spannend und ein bisschen Zitterpartie für die Communio-Manager. Champions League, Europapokal und die Conference League, alles in der gleichen Woche. Das heißt, wir haben 7 Teams mit Mehrfachbelastung auf einmal, wo dann potenziell Rotation möglich ist. Ich weiß nicht, wie hast du es diese Woche gemacht, Tim? Hast du viel darauf gesetzt, dass die Teams rotieren? Bayern hat er ja ein bisschen zugelangt. Ich glaube, Dortmund hat fast A11 gespielt, oder? Ja, ich war auch überrascht. Man weiß das bei den Bayern manchmal nicht so genau, wann dann rotiert wird, dass es dann doch so viel war. Ist immer schwer vorherzusagen, wer jetzt viel rotiert, wer wenig. Der BVB hat es auch in einem eher kleinen Rahmen gemacht im Moment. Wenn man es noch nicht so das Gefühl hat, als wäre es nötig, dann ist das ja ganz gut. Vor allen Dingen, so wie das System aktuell ist, wenn wir jetzt mit dem BVB sind, die haben ja zum Beispiel gerade in der Offensive mit Adeyemi, Bayer und Guirassy so eine Kombi gefunden, die sehr gut funktioniert. Da hat man jetzt auch irgendwie das Bedürfnis, die so ein bisschen einspielen zu lassen. Ist schwer vorherzusagen, wann da jetzt mal gesagt wird, okay, jetzt braucht mal einer eine Pause. Ich tue mich im Moment schwer, da das vorherzusagen, wer jetzt wie stark rotiert. Wie machst du es generell? Wir haben keine Hörerfragen, kann ich vielleicht in der Woche wegnehmen, deswegen stelle ich dir jetzt mal eine Hörerfrage. Ja. Wie machst du es denn generell mit Rotation? Also sagst du dann Spieler, wo du glaubst, die rotieren, da verzichtest du eher ganz drauf oder sagst du, die kommen sowieso von der Bank, da gibt es auf jeden Fall Punkte oder wie ist da deine Strategie? Ja, also ich, wenn es jetzt Leute sind, wo ich weiß, die gehören wirklich zum Kern, also dass es unwahrscheinlich ist, dass sie ganz draußen bleiben, dann stelle ich die auch auf. Also bei den Bayern haben wir das zum Beispiel ja auch gesehen. Also eine halbe Stunde kriegt dann auch ein Olise immer, ne? Irgendwie ganz drauf verzichten möchten sie dann auch nicht. Also dementsprechend bin ich da eher der Typ, der dann auch drauf setzt, komm, lassen wir mal drin, auch wenn sie von der Bank kommen. Ja, kann ich sehr gut verstehen und bin ich, glaube ich, auch dabei. Gerade zu Saisonbeginn, muss ich auch sagen, ist mein Kader dieses Jahr, ich habe nicht ganz so gut gewirtschaftet diesen Sommer, nicht so breit, dass ich da viel Auswahl hätte, ehrlich gesagt. Okay, ich habe gerade schon gesagt, in den Hörerfragen und beim Hörer der Woche haben wir diese Woche nichts. Das heißt, wir können direkt in die Spieltagsanalyse gehen zum 5. Spieltag der Bundesliga-Saison. Und da fangen wir doch auch direkt mit einem Team an, über das wir jetzt schon ein bisschen geredet haben. Der FC Bayern München empfängt den SV Werder Bremen. Und Tim hat es auch schon angedeutet, das sieht aktuell nicht danach aus, als würden die Bayern irgendwie schwächeln. 4 Siege, eine Tordifferenz von plus 15, das ist der beste Saisonstart der Bundesliga-Geschichte. Also selbst die eigenen Rekorde konnten da nicht mithalten, so eine krasse Tordifferenz hinzulegen. 18 geschossene Tore an den ersten 4 Spieltagen sind auch Rekord. Also das ist richtig, richtig gut. Das heißt, man steht auch gerade schon so gut da, dass selbst wenn du einfach nur 1-0 gewinnst, das ist egal, wie du gewinnst, aber wenn du einen 5. Sieg holst aus Bayerns Sicht, ist auch das wieder der beste Saisonstart, weil die Tordifferenz jetzt schon so gut ist. Also man hat da wirklich einen absolut idealen Start in die Saison gefunden. Bei Werder ist es so, die sind ja so ein bisschen wechselhaft unterwegs gewesen, haben aber Hoffnung gegen die Bayern. Die wissen auf jeden Fall, wie es geht. Nur Gladbach hat häufiger gegen die Bayern gewonnen als die Bremer. 27 Mal gab es historisch den Erfolg. Man muss dazu aber sagen, es gab auch schon 116 Spiele, in denen das gelungen ist. Das ist das Rekordduell der Bundesliga. Häufiger gab es keine andere Partie, also das 117. Mal jetzt. Dazu muss man aber sagen, es ist Wiesenzeit. Und die Bayern, da wird ja immer gesagt, die sind zur Wiesen so richtig, richtig stark. Eigentlich sind sie zur Wiesen aber ein bisschen schwächer als sonst. Außerhalb der Wiesen haben sie eine Siegquote von 76%. Während des Oktoberfests sind es aber sogar noch 64%. Also ist ein bisschen mehr die Chance vielleicht für die Bremer, was zu holen. Bei den Bayern zudem die Verletzungssituation wirklich immer schlimmer. Stanisic hatte sich ja jetzt noch verletzt mit der Innenbandverletzung, mehrere Wochen raus. Urbik kam jetzt noch ganz neu hinzu mit einem Muskelfaserriss an den Adduktoren. Musiala natürlich noch raus, Davies auch und auch Ito. Und bei den dreien hat jetzt Kompany auch so ein bisschen auf die Bremse gedrückt, hat gesagt, das dauert noch ein bisschen länger, wir wollen da nichts riskieren, wir wollen auf keinen Fall eine Folgeverletzung haben. Also das wird bei allen auf jeden Fall noch dauern, man wird da nichts stressen. Fraglich zudem Min-Jae Kim, der eine Stressreaktion in der Wade hatte, das heißt einfach ein bisschen Überbelastung bei seinem Startelf-Einsatz gehabt, ist aber schon wieder im individuellen Training. Sascha Bowie hatte Oberschenkelprobleme, ist damit ausgewechselt worden, trainiert aber voll mit. Auch das war wohl einfach nur ja ungewohnter Startelf-Einsatz quasi. Ich habe bei den Bayern eigentlich alles schon gesagt. Sportlich läuft es richtig, richtig gut. Die Verletzungsprobleme sind halt so ein Ding. Kommender Champions-League-Gegner ist Paphos. Da würde ich jetzt eher erwarten, dass da vielleicht 2-3 Spieler rotieren und jetzt nicht in der Bundesliga. Von daher gehe ich davon aus, dass man hier schon eher mit der kompletten A-Elf auftreten wird. Einzige Frage, die sich da stellt, beziehungsweise zwei Fragen hat man offen. Die eine ist Goretzka oder Pavlovic neben Kimmich in der Zentrale. Ich tendiere nach dem letzten Spiel dazu, dass Pavlovic die Nase vorn hat, weil Kimmich auch für Goretzka kam. Und in der Abwehr, Jonathan Tah scheint gesetzt zu sein. Upamecano hatte nicht ganz so gute Auftritte zum Saisonstart, finde ich. Kim hat's gut gemacht. Wenn er fit ist, könnte es sein, dass Kim startet. Ich erwarte aber auch hier Upamecano. Dann vielleicht noch ein Thema, ob Bowie oder Guerrero auf den Außen starten. Leimer ja gesetzt. Da erwarte ich aber Bowie, weil Guerrero noch nicht so 100% fit war zuletzt. Und zudem, ich glaube, Kompany auch nicht so der größte Guerrero-Fan als Außenverteidiger ist. Bei Werder hingegen gibt es natürlich auch diverse Verletzungsprobleme, vor allem in der Defensive. Weiser noch raus, Stark, Wöber, Deman und Malatini. Friedl hat im Training einen Schlag aufs Knie abbekommen, musste das Training am Dienstag abbrechen, soll aber am heutigen Mittwoch schon wieder dabei sein. So der Plan, weiß man noch nicht, ob das fürs Wochenende reicht. Hansen Aröen hat das Training am Dienstag verpasst, da weiß man gar nicht, was los ist. Und bei Mbangula, der ja muskuläre Probleme hat, reicht das am Dienstag auch noch nicht. Der hat individuell trainiert, da ist halt auch die Frage, ob er bis zum Wochenende wieder fit ist. Die Bremer haben gegen Freiburg ja jetzt den Rückschlag erlitten, nachdem sie gegen Gladbach eigentlich den ersten richtig guten Auftritt der Saison hatten. 3 Gegentore sind auch einfach zu viel. Vor allem defensiv helfen natürlich die vielen Verletzungen auch nicht. Ständig Wechsel, Agu auch in schlechter Form. Da wurde jetzt zuletzt auch so ein bisschen angezählt, auch wenn natürlich einfach die Alternativen fehlen. Ist halt die Frage, wo es hingeht. Und da muss man sagen, während Flo Neuhaus seine 1, 2, 3, 4 Millionen zählt, zählt Victor Boniface seine 1, 2, 3, 4 Frauen anscheinend in seinen Social-Media-Postings. ja, fällt irgendwie momentan eher durch fragwürdige Online-Aktivitäten auf als auf dem Platz. Da gab es auch so ein bisschen Kritik, er ist noch so ein bisschen Fremdkörper. Horst Steffen hat gesagt, er will ihn eigentlich häufiger in der Zentrale sehen, nicht ganz so umtriebig, nicht so viel außen. Das wird ein Thema sein die nächsten Wochen. Das macht Boniface ja eigentlich ganz gerne und ich glaube, solange er das nicht abschaltet, wird er halt auch erstmal nicht starten. Zumal jetzt gerade gegen die Bayern wahrscheinlich auch nicht das richtige Spiel ist. Also da sehe ich dann eher einen Grüll oder einen Ginmar vorne drin. Kann mir vorstellen, man geht auf eine defensive Herangehensweise. Grüll dann vielleicht links außen, durchaus möglich. Ein Ginmar vorne drin für schnelle Konterangriffe. Und dann kann ich mir vorstellen, vielleicht einen Isaac Schmidt auf dem Flügel offensiv, rechts vielleicht oder links auch. Vielleicht kein Schmied Puertas in der Offensive, einfach mal so ein bisschen mehr Laufstärke und Defensivstärke irgendwie mit reinbringen. Vor allem Agulix hinten, ich habe es gerade schon gesagt, der braucht dringend irgendwie Unterstützung, sonst, also, wenn ich mir vorstelle, Agu 90 Minuten One-on-One mit Michael Olise, dann ja, werden da wahrscheinlich einige Tore fallen. Also da könnte ich mir vorstellen, dass Bremen ein bisschen defensiv umbaut. Bei den Spielempfehlungen schaue ich vor allem auf Sascha Boey. 2,65 Millionen hat jetzt die Startelf-Chance, sich auch festzusetzen und zu zeigen, dass das kann. Abgesehen von diesem bisschen katastrophalen Auftritt gegen Augsburg hat er mit 2,33 Punkten pro Spiel auch einen richtig guten Punkteschnitt für seinen Preis. Alternativ, ich habe es gerade gesagt, ihr könnt auf Guerreiro setzen. 3,62 Millionen sehe ich erstmal gerade nicht, glaube ich. Wenn er fit wird, Marco Friedl, 3,61 Millionen, 3,67 Punkte pro Spiel, eine richtig gute Option, aber vielleicht dann erst nach dem Bayern-Spiel, man weiß ja nicht, wie viele Tore sie jetzt diese Woche wieder schießen und dafür dann vielleicht ein Kandidat mit Amos Pieper, 1,26 Millionen, ist so günstig, da könnte man selbst gegen die Bayern vielleicht mal reingehen. Wenn Friedl ausfällt, ist er ja definitiv gefragt, wenn Friedl fit ist, könnte ich mir auch Pieper Friedl als Duo vorstellen, weil, ja, Koulibaly hat es nicht so richtig schlecht gemacht, aber er hatte gegen Freiburg sehr viel den Ball, hat damit sehr wenig gemacht und gegen den Ball immer wieder Probleme gehabt, inklusive Eigentor. Also würde mich jetzt auch nicht überraschen, wenn man da dann nach ja, seinem Eigentor und vielleicht auch ja, dem Patzer, den er Anfang der Saison schon hatte, in der Defensive vielleicht auch mal eine Pause kriegt, weiß man nicht so genau. Ich kann mir bei Horst Steffen eigentlich auch vorstellen, dass er vielleicht gerade deshalb auf ihn setzt, um ihm Rückhalt zu geben und nimmt ihn dann eher nach einer mittelmäßigen Partie mal wieder raus. Weiß ich nicht. Durchaus möglich natürlich auch, dass er sagt, wenn wir drei Innenverteidiger verfügbar haben, spiele ich Friedl und Pieper zentral und Koulibaly als Linksverteidiger und gebe Agu mal eine Pause. Auch das könnte natürlich, ja, durchaus eine Option sein. Wobei das jetzt, ja, zuletzt von Bremer Seite, da hatte der Lizenzchef Profis Peter Niemeyer gesagt, dass es so ein bisschen neu ist und alles schwierig, aber er sei ein wichtiger Spieler. Also es ist sehr positiv generell, was man sagt, aber trotzdem natürlich ja eher so, dass er jetzt auch mal leisten muss. Er hat sogar gesagt, es gibt keine Gedanken, ihn aus der Mannschaft zu nehmen. Mannschaft ist natürlich relativ und es ist auch nicht der Trainer, der das gesagt hat, deswegen weiß man nicht so genau, aber ja, so ein bisschen perspektivisch vorsichtig sein sollte man da als Agu-Besitzer. Beim Spiel, ich glaube, die Bayern werden ja früh Gas geben, früh hoch in Führung gehen und dann vielleicht so ein bisschen das Tempo rausnehmen mit Blick auf die Champions League. Ich tippe auf einen 3-2-Sieg. Ja, ich gehe auf einen bisschen deutlicheren Sieg, 4-1 für die Bayern. Ja, würde mich auch nicht überraschen, aber ich glaube tatsächlich, die Bremer sind gerade auf einem ganz guten Weg. Gehen wir in den Samstag rein. Da empfängt der erste FSV Mainz 05 dein Team, Borussia Dortmund, Tim. Und der BVB, du hast es vorher schon mal angedeutet, richtig gut drauf. Seit 12 Bundesligaspielen ungeschlagen. Zuletzt vor allem dank der starken Defensive. 3 Bundesligaspiele in Serie, kein Gegentor kassiert. Das ist richtig, richtig gut. Aber auch die Mainzer sind so ein bisschen auf dem Vormarsch. Im Vorjahr war es auch schon so. Die ersten 3 Saisonspiele lief es nicht ganz so gut. Dann den ersten Sieg am 4. Spieltag. Am Ende hat man sich nach Europa gekämpft. Diese Saison, ja, der Trend zeigt wieder in eine ähnliche Richtung. Wie sieht es denn aus, Tim? Ja, mal schauen, ob es so weitergeht. Ein bisschen haben sie sich ja auch selbst geschwächt. Daher erstmal Glückwunsch, den ich hier ausspreche, an Herrn Hardcore, Dominik Kohr, Gelb-Rot, gegen Augsburg gesehen. Sein 8. Platzverweis in der Bundesliga. Damit also den Rekord von Luis Gustavo und Jens Nowotny eingestellt. Und er ist ja erst 31, also da geht noch was. Ne? Er kann noch ein alleiniger Rekord kommen in den kommenden Jahren oder vielleicht noch diese Saison. Jetzt fehlt er aber erstmal gegen den BVB. Genauso wie auch Cassie, der hat eine Muskelsehnenverletzung, rechter Oberschenkel, der kann erst Anfang des nächsten Jahres wieder spielen. Also 2 wichtige Spieler, die da jetzt ausfallen. Dann haben wir noch Dahl und Gleiber, die ja keine so wichtigen Spieler sind, die auch nicht dabei sind. Lee ist zurück im Training, könnte es in den Kader schaffen, wenn es in der Woche gut läuft. Und Hollerbach, der hatte einen Infekt, vorher auch schon Muskelverletzung gefehlt, es wird knapp mit einem Kaderplatz für ihn. Ja, du hast gesagt, Mainz hat den Bock umgestoßen. 4-1 in Augsburg, der erste Sieg der Saison, dann auch direkt ein recht deutlicher. Sollte Selbstvertrauen geben. Dementsprechend wird das auch für den BVB nicht allzu einfach. In Mainz ist es auch selten einfach gewesen, in Mainz zu gewinnen. Eigenwerbung hat Amino Sieb betrieben am letzten Wochenende. Der durfte mal im Angriff ran, direkt getroffen. Daher denke ich, dass er auch wieder startet und die Nase vor Viper hat. Eigentlich wäre das jetzt auch so ein Spiel gewesen, nachdem man dann klar sagt, okay, never change a winning team, wir bringen die gleiche Formation noch einmal, aber das geht ja eben nicht durch die Sperre von Chor und die Verletzung von Cassie. Also zwei Wechsel sind mindestens gesetzt. In der Dreierkette, denke ich, wird Bell wieder reinrücken und dann Hansche Olsen etwas die Bell-Position spielen. Und auf der rechten Seite, denke ich, ist Widmer derjenige, der am ehesten jetzt von Cassies Verletzung profitiert. Ja, das heißt auch ein Viper und eben Böving, die sind dann, denke ich, erstmal wieder Einwechselspieler gegen den BVB. Auf Dortmunder Seite fehlen weiter Süle, Chan, Silva und Duronville. Dann haben wir noch Anselmino, da hat es doch etwas länger gedauert, als ursprünglich angekündigt. Das hieß ja erst in der Champions League, ja, wahrscheinlich ist er schon in der Champions League im Kader, wir haben ihn jetzt nochmal rausgelassen, aber am Wochenende ist er wieder dabei, dann war er doch nicht dabei gegen Wolfsburg. Deswegen ist jetzt schwer zu sagen, ob es denn etwas ist, was ihn dann doch ein bisschen länger außer Gefecht setzt. Schauen wir mal, ob er es wieder in den Kader schafft. Eine andere gute Nachricht gab es aber ja in der Innenverteidigung. Nico Schlotterbeck ist back und wie. Hat mich doch sehr gefreut, dass er da direkt 90 Minuten spielen konnte und dann auch direkt aufgetreten ist, als wäre er nie weg gewesen. Das war ja schon überraschend. Man dachte erst, okay, er ist wieder im Kader. Aber er ist auch direkt in der Startelf gelandet. Deshalb gesetzt ist er dann auch ab sofort wieder, wenn er so auftreten kann über 90 Minuten. Das bedeutet, ja, man hätte jetzt also, wenn auch ein Anselmino fit ist, auch bei Gelegenheit mal die Chance zu sagen, okay, Benze Baini und Anton, die bisher alles gespielt haben, vielleicht bekommt auch einer mal eine Pause. Ich denke aber, das wird man vielleicht auch eher regeln wollen mit einer etwas früheren Auswechslung, wenn das denn möglich ist. Außerdem wissen wir ja noch gar nicht, ob Anselmino wieder spielen kann. Deshalb die zentrale Frage im Moment beim BVB, beginnt Reasson oder Couto auf rechts? Ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Moment. Couto anfangs ja ganz gut seine Sache gemacht, jetzt zuletzt mal draußen gewesen. Dann haben wir noch das Mittelfeld, da habe ich letzte Woche schon gesagt, die Optionen sind da für Kovac auch zu rotieren. Man merkt aber schon, das Duo Sabitzer-Metscher hat sich jetzt so ein bisschen gerade als erste Wahl herauskristallisiert. Groß und Bellingham, beide dann eher Einwechselspieler im Moment oder eben mal welche, die durch Rotation reinrücken. Das ist dann auch die Frage, wie wird es rotationstechnisch gehandhabt? Nach Mainz kommt Bilbao, Heimspiel unter der Woche. Danach geht es gegen Leipzig. Also jetzt ist so eine Frage, wo rotiert man mal oder lässt man die alle durchspielen? Also es wäre schon gut, wenn man auch mal frische Kräfte auf dem Feld hätte. Ist für mich schwer zu sagen, wo Kovac jetzt dann sagt, ich lasse jetzt mal wieder einen Sabitzer oder eine Metscher draußen, bring mal Groß und Bellingham. Es ist, kann ich auch nicht wirklich vorhersagen. Und offensiv haben wir schon angesprochen, das Trio Adeyemi, Bayer, Girassi im Moment eigentlich gesetzt und macht das auch sehr gut zusammen. Aber vielleicht rutscht dann doch mal ein Brand oder ein Chukwuemeka rein, um da jemandem eine Pause zu gönnen für das nächste Spiel. Oder es wird früher gewechselt, falls das denn der Spielverlauf zulässt. Also auch da fällt es mir schwer, jetzt gerade euch Tipps zu geben, wie die Rotation beim BVB aussehen wird. Wen ich empfehlen kann auf beiden Seiten, bei den Mainzern würde ich Sieb auf jeden Fall jetzt nennen. Für 4,1 Millionen bekommt ihr den. Nach seinem Tor mit Selbstvertrauen kann man da jetzt drauf setzen. Widmer sehr günstig, 970.000, dafür, dass jetzt diese Position von Cassie sehr lange frei wird, bekommt ihr da jetzt jemanden, der sehr günstig Stammspieler werden könnte. Und noch da bleibt drin, denke ich, nach dem Sieg für 2,9 im Moment zu bekommen, auch nicht unspannend. Auf Dortmunder Seite, da muss ich zunächst mal kurz einen Gruß an Ralf Müller schicken, unseren Experten, der mich vor kurzem noch gefragt hatte, was mache ich denn jetzt mit dem Sabitzer? Und ich war mir nicht ganz sicher, weil er hatte erst nicht so den starken Saisonstart und eben durch diese ganzen Rotationsmöglichkeiten habe ich ihm eher den Tipp gegeben, setz lieber auf jemanden, der sicherer gesetzt ist. Vielleicht muss ich mich jetzt ein bisschen entschuldigen, weil jetzt sieht es doch danach aus, als hat Sabitzer eher die Nase vorn und wird den Großteil der Spiele eher machen als ein Groß. Aber auf der anderen Seite, man weiß es nicht. Es kann sehr schnell gehen in beide Richtungen durch diese Option, die der BVB hat. Da ist der Großteil relativ klein. Ja, das stimmt. Matcher kostet 7,8, wird aber auch immer besser. Daher, wenn ihr ein bisschen mehr Geld ausgeben wollt, könnte man das durchaus machen. Für den gleichen Preis, gibt es auch Julian Brandt. Der wäre mir aber jetzt aktuell zu teuer, weil eben in der Offensive er jetzt gerade nicht die Nase vorn hat. Bin auch gespannt, wie es in der Personalie Brandt weiterläuft. Weil zu lesen war, der BVB möchte gerne jetzt doch mit ihm verlängern. Sein Vertrag läuft aus, es soll aber auch schon Interesse aus dem Ausland geben. Jetzt aktuell ist er nicht gesetzt. Dementsprechend schwierige Frage, auch will er jetzt in der Situation verlängern, will man selbst mit ihm verlängern. Es gab auch schon viel Kritik mal zwischendurch an Brandt, aber wir wissen auch, er kann auch richtig, richtig wichtig für den BVB sein. Im Moment eine sehr interessante Personalie für mich, wie es mit ihm weitergeht. Ich glaube, die Erfolgsserie des BVB geht weiter, auch wenn es nicht leicht wird. Es wird ein hart erkämpfter 2:1 Auswärtssieg. Ja, ich glaube, es wird wirklich, wirklich schwer. Mainz wird sich wahrscheinlich sehr auf defensive Stabilität bemühen, glaube ich. Nach ja, dem guten Beginn der Dortmunder jetzt. Ich tippe auf ein knappes 1:1, aber auch mit Tendenz zu Dortmund. Ich wollte jetzt nicht dein 1:2 kopieren, sonst wäre ich wahrscheinlich auch bei einem 1:2 gelandet, aber gehe dann aufs 1:1. Dann will ich das mal durchgehen lassen, das halt dann. Ja, müssen ja so ein bisschen Variabilität drin haben. Gehen wir weiter. Der erste FC Heidenheim empfängt den FC Augsburg. Und das ist das erste echte, richtige Kellerduell der aktuellen Saison. Zum ersten Mal treffen zwei Teams aus den unteren drei Plätzen direkt aufeinander. Entsprechend, ja, schlecht sieht es natürlich auch bei beiden Teams gerade punktemäßig aus. Aber gehen wir direkt ins Personal. Beim ersten FC Heidenheim sieht es vor allem personell auch, ja, nicht ganz so gut aus. Sif Sivatze, der jetzt so ein bisschen guten Start eigentlich hatte, mit Rotsperre jetzt erstmal raus. Pacarada hat sich ja bei seinem Debüt nach wenigen Minuten das Kreuzband gerissen. Keller, Feller noch raus. Pieringer wird so langsam besser. Ist unklar, wann er wieder eingreifen kann. Ist gerade im Aufbautraining nach seiner Sprunggelenksverletzung. Matthias Honsack hat ja eine muskuläre Verletzung gehabt. Da ist auch so ein bisschen unklar, wie es aussieht. Letzte Woche hatte Frank Schmidt gesagt, er wünscht sich, dass es diese Woche was wird. Sicher ist es aber noch nicht. Und ja, 0 Punkte, Sieg, natürlich auch punktlos und bisher auch fast immer chancenlos. Also gegen den HSV hat man zwar wirklich eine Handvoll Großchancen im Spiel gehabt, also wirklich eine Handvoll, 5-6 Stück waren das, aber das späte Anschlusstor, also es war halt sehr, sehr spät, also Nachspielzeit erst dieses 1:2 gemacht, davor wirkte es irgendwie so, als würde man halt an Heuer Fernandes verzweifeln. Es war nie so, dass man das Gefühl hatte, die Heidenheimer könnten hier einen Sieg ziehen in dem Spiel. Es macht ein bisschen Hoffnung, dass man so viele Chancen hatte, aber es heißt natürlich auch, A, man trifft sie nicht und B, man steht defensiv halt ja wenig stabil und wackelt rum, also 2,5 Expected Goals Against sind natürlich auch nicht so super geil gegen den HSV, der bis dahin kein einziges Saisontor geschossen hatte. Ja, ist einfach nicht so richtig schwierig. Man hat sich insgesamt wenig verstärkt, hat Leistungsträger verloren. Mit Pacarada hatte man gehofft, dass man jetzt nochmal eine Verstärkung kriegt. Der ist jetzt aber auch natürlich wahrscheinlich komplette Saison raus. Also ich glaube, es wird richtig schwierig für Heidenheim. Da müssen jetzt halt wirklich zumindest in diesen 6 Punkte spielen. Also mindestens mal 1 Punkt her. Im besten Fall natürlich 3, weil es natürlich dann auch heißt, wenn du sie nicht kriegst, kriegt sie halt ein direkter Konkurrent gerade. Das wäre sehr, sehr schlecht. Beim FCA sieht es personell auch ein bisschen wackelig aus. Giannoulis ist immer noch raus. Kade ist raus. Jakic war letzte Woche erkrankt, hat dann fitnessmäßig nicht für 90 gereicht. Ich gehe davon aus, er dürfte in die Startelf zurückkehren dieses Wochenende. Sicher ist das aber nicht. Und dann ist es ein bisschen fraglich, wie es aussieht bei Jeffrey Jovaleu. Da hat Liga Insider ihn mit einer Knieverletzung gelistet. Ich habe aber im Internet nirgendwo irgendwas dazu gefunden, ja, was das für eine Knieverletzung ist oder generell auch nur eine Meldung zu der Knieverletzung gefunden. Liga Insider erwartet ihn auch nicht in der Startelf. Also das scheint wirklich so zu sein, dass er komplett raus ist. Warum das so ist, wie gesagt, weiß ich nicht. Also da müsste so ein bisschen mal die Augen offen halten. Ich konnte da jetzt bis auf diese Listung unter den Verletzungen wirklich gar nichts zu finden. Weiß ich nicht. Müsste einfach dann selbst die Tage nochmal schauen. Vielleicht gibt es spätestens auf der Pressekonferenz dann bestimmt ein Statement dazu. Nach dem Überraschungsstart gegen Freiburg und auch ja einem aufopferungsvollen Auftritt gegen die Bayern, wo man aber natürlich auch erst hinten raus Gas gegeben hat, folgten jetzt zwei eher schwächere Partien und das stellt so ein bisschen die Frage, wie gut ist Augsburg denn jetzt eigentlich wirklich unter Sandro Wagner? Gegen Mainz war man vor allem defensiv wirklich katastrophal unterwegs, ohne Jakic, offensiv sehr harmlos, erst spät ein Tor gemacht. Die vielen Verletzungen defensiv helfen natürlich nicht, dass man links hinten nicht so richtig gut besetzt ist, ne? da ja ständig wieder Ausfälle gehabt, auch Fellhauer, der so ein bisschen fraglich war, dann erst eingewechselt wurde im letzten Spiel. Offensiv kommen jetzt die Jungs alle wieder, Claude Maurice ist wieder da, SND ist wieder da, da ist halt die Frage, wie sich das jetzt anordnet. Ich erwarte wahrscheinlich ein Trio aus SND, Kömür und Claude Maurice in der Anfangself. Möglich, dass Kömür auf den Flügel geht, also auf die Wingback-Position, das hat er in der Vorbereitung auch schon gespielt, dann könnte Rieder offensiv noch starten. Aber es ist wirklich gerade sehr, sehr schwer herauszufinden, wer da spielt, zumal man keine Rotation durch Europa oder sowas hat, sondern einfach nur ja immer die Bundesliga-Startelf und das ja macht es ein bisschen schwierig. Auf wen ich aber dafür die Tiefsetze, und das ist auch meine Spielerempfehlung, ist Samuel SND. 4,26 Millionen, der ist mit einem absoluten Knall zurückgekommen. Nach der langen Rotsperre zur Pause eingewechselt, sofort ein Tor gemacht. Also ich gehe davon aus, das dürfte ihm die Startelf wieder einbringen. Es zeigt zumindest, dass mit ihm zu rechnen ist, auch von der Bank. Sollte die Info bei Joleo stimmen, dann könnte man hier natürlich ja bei Schlotterbeck und Cesega reingehen. Wenn die Info nicht stimmt und Joleo starten kann, dann wird es natürlich schwierig, weil dann ist die Frage, wer von beiden spielt. Cesega hat zuletzt den Vorzug bekommen. Man muss aber sagen, der war halt ja alles andere als gut, ist zur Halbzeit direkt wieder rausgegangen. Ja, weiß ich nicht, ob man da unbedingt dann reingehen möchte. Das wäre mir persönlich zu viel Risiko. Ich glaube, da solltet ihr vielleicht euch eher anderweitig umsehen. Bei Heidenheim, Ibrahimovic punktet ganz gut. Auch Dorsch jetzt gegen den HSV keine schlechten Punkte gemacht. Patrick Meinker sowieso immer ein Kandidat. Aber wer jetzt ja ein bisschen überraschend richtig gut gepunktet hat vielleicht, also vielleicht überraschend, ist ein Dian Ramay, der jetzt zweimal richtig top abgeliefert hat. 9 Punkte bei einem 0-2 gegen Dortmund, 8 Punkte beim 1-2 gegen den HSV. Also vielleicht, wenn ihr im Tor noch ein bisschen auf der Suche seid, Dian Ramay könnte da euer Mann sein. Beim Ergebnis, ich glaube leider nicht an den FCH. Ich glaube daran, dass Augsburg hier wieder gewinnen kann. Mit vielen Toren wird's umgehen, denke ich. Tipp auf ein 2-3. Ja, mein Gefühl sagt mir, bin von beiden gerade nicht überzeugt und komme dann nicht richtig auf den Sieger. Deswegen habe ich mal ein 1-1 dahin geschrieben. Ja, kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Kommen wir zur nächsten Partie. Der VfL Wolfsburg empfängt Rasenballsport Leipzig. Und die haben so ein bisschen ja gegenläufige Bewegungen quasi an den ersten 4 Spieltagen gehabt. Wolfsburg hat einen Topstart hingelegt mit dann Formproblemen. Am ersten Spieltag gewonnen, danach nur noch 2 Remis geholt. Die Leipziger haben einen richtigen Flopstart hingelegt mit der Blöße 0-6 gegen die Bayern, dann aber 3-mal gewonnen und den krassen Aufschwung hingelegt. Wie sieht's denn für die Partie aus? Ja, auf Wolfsburger Seite haben wir zunächst die Ausfälle Wavro, Rogerio, Lindström und Paredes. Wolfsburg, ja, habe ich ja mir angeguckt gegen den BVB. Erste Saisonniederlage für die Wölfe. War jetzt aber auch eben nicht deutlich, sondern eine recht knappe Geschichte. Zuletzt haben wir gesehen, dass Paul Simonis keine Wechsel vorgenommen hat. Das könnte diesmal anders aussehen. In der Offensive hoffen da auch Leute wie natürlich Superstar Christian Eriksen, aber auch Adam Dagim auf einen Einsatz von Beginn an. Am ehesten wären das dann Skov Olsen und Maier, die vielleicht ein bisschen zittern müssten. Ich könnte mir vorstellen, Maier hat es eigentlich gut gemacht bisher, dass er nochmal drin bleibt. Linksverteidiger Mähle war gegen BVB auch ziemlich schwach. Vielleicht bekommt dort auch mal wieder Zehnter den Vorzug, denn der ist ja gut in die Saison gestartet, dann aber auf der Bank gelandet. Insgesamt denke ich aber, wird der Trainer schon auch weiter mit Kontinuität versuchen, um da zu schauen, dass die Mannschaft sich mehr und mehr findet und einspielt. Deshalb viele Wechsel werden es, denke ich, nicht. Der Saisonstart war ja jetzt auch nicht so schlecht, auch wenn es punktemäßig für die Ansprüche der Wolfsburger zu wenig war. Ich traue denen aber schon zu, dass sie auch mal, wenn dann irgendwie alles besser ineinander greift, eine Serie starten könnten. Ich finde, es ist nicht so schlecht, diese Mannschaft, die da zusammengestellt wurde. Schauen wir mal, ob das gegen Leipzig schon gelingt. Bei denen fehlen weiterhin Schlager, Henrichs und Haidara. Haidara kämpft sich langsam wieder ran, wird aber wohl noch ein bisschen brauchen. Nusa haben wir gesehen, ist wieder im Training. Das sieht im Moment nach einer Kaderrückkehr am Wochenende aus. Leipzig hat nach der 0-6-Klatsche zum Saisonauftakt gegen die Bayern dann sehr schnell in die Spur gefunden. Jetzt 3 Siege in Serie gefeiert. Auch gegen den bisher so starken ersten FC Köln war es insgesamt eine souveräne Leistung. 3-1-Heimsieg. Spricht für mich alles dafür, dass am kommenden Wochenende die gleiche Startformation wie gegen Köln auf dem Feld stehen wird. Das heißt auch, Asan Ouedraogo, der überraschend beginnen durfte und direkt sein erstes Bundesliga-Tor gemacht hat, ist dann wieder mit von der Partie. Der hat nach dem Spiel, wie es bei Sky hieß, sein erstes Interview überhaupt gegeben. Das fand ich schon ganz sympathisch, wie er darüber kam. Der hat sich auch sichtlich gefreut über sein erstes Tor. Mal schauen, ob er daran anknüpfen kann. Zudem eine neue Stärke der Leipziger der Saison, auch die Standards. David Raum, ein Freistoß direkt verwandelt auf eine ganz ähnliche Art, wie wir das bei Grimaldo von Leverkusen zuletzt gesehen haben. Eine gute Schusstechnik. Mal schauen, ob wir jetzt öfter auch Standardtore von den Leipzigern sehen werden. Und wie gesagt, ich glaube, die Formation wird sich nicht ändern. Das heißt, wenn Nusa wieder bereit ist, muss er sich jetzt auch erstmal hinter Bakayoko und Diomande anstellen und dann sich über Einwechslungen empfehlen. Empfehlen würde ich euch im Moment, ich habe letzte Woche schon gesagt, Koulirakis für 3,4 in der Abwehr kann man auf jeden Fall machen, hat auch gegen den BVB ein sehr starkes Spiel gemacht. Das ist ein solider Verteidiger, den ihr euch für die Summe holen könnt. Für ein bisschen mehr Risiko wäre Zehnter für 3,4 auch zu bekommen oder Dagim für 1,7 im Angriff. Da ist aber nicht ganz so klar, ob sie dann auch spielen. Auf Leipziger Seite Ouedraogo für 2,7 ist jetzt ein guter Moment, um da mal einzusteigen. Und auch für ein bisschen mehr Geld Seiwald ist im Moment gesetzt für 4,2, Lückeba für 5,1. Sind auch Spieler, wenn ihr ein bisschen mehr investieren wollt, könnt ihr das an der Stelle machen. Soll ich erst einen Tipp geben oder möchtest du die Frage erst reinwerfen, die du da, wie ich sehe? Lass uns gerne direkt jetzt hier reingehen. Ich habe vorher gesagt, wir haben keine Hörerfragen. Jetzt ist aber spontan doch noch eine Hörerfrage reingekommen, die thematisch perfekt passt. Ich habe sie vor einer Minute gehört und sie passt genau dahin, wo wir gerade drüber reden. Und zwar geht's um Asan Ouedraogo. Hallo, liebes Communio-Podcast-Team. Hier ist der Marvin. Ich hätte eine Frage an euch. Und zwar konnte ich durch Spielerkäufe und Verkäufe ein paar Gewinne erzielen und habe überlegt, wie ich mein Team verbessern kann und würde gerne von einem Mitspieler Asan Ouedraogo abkaufen. Der ist ja im Moment durch das letzte Spiel in Form und sieht so aus, als wenn er vielleicht den Sprung in die Bundesliga geschafft hat. Mein Mitspieler hat für den Kollegen 5 Millionen angesetzt. Wahrscheinlich wird es irgendwo zwischen 4 und 5 Millionen realistisch sein, dafür zu bekommen. Findet ihr den Preis angemessen? Würdet ihr das machen? Oder sagt ihr, das Risiko ist zu groß und das Geld lieber in andere Spieler investieren? Danke für eure Antwort und macht weiter so mit eurem Podcast. Macht jede Woche Spaß, den zu hören. Bis dann. Ciao. Ja, wie gesagt, passt perfekt ins Thema rein. Ich gehe noch mal ganz kurz ein bisschen mit Detailen. Ouedraogos Saison bisher, 2,77 Millionen kostet er gerade, hat 10 Punkte gemacht mit Tor gegen Köln, davor aber bei 3 Einwechslungen nur einmal gepunktet gegen Köln Startelf, 2 Zähler gegen Heidenheim geholt. Und jetzt ist die wichtige Frage, Tim, 2,77 Millionen Marktwert, bis wie viel wärst du bereit, für ihn zu bezahlen, um ihn dir jetzt zu holen? Wo sagst du, das würde ich einem Mitspieler anbieten, um ihn jetzt zu mir zu kriegen? Ja, das ist eine interessante Frage. Also erstmal finde ich, dass es jetzt wirklich sich lohnen kann, ihn zu holen. Ich denke, die Leipziger, auf der Position ist es ja so, wir haben auch letzte Woche gesagt, es gab keinen wirklichen Xavi-Ersatz. Im Moment sind da Leute eben wie Baumgartner, Bansusi und eben Ouedraogo die Kandidaten auf diesem offensiven zentralen Mittelfeldpositionen. Also die Chance für ihn ist gut, jetzt auch regelmäßig von Beginn an zu spielen. Und der erste Auftritt von Beginn an war da schon sehr vielversprechend, dass er großes Potenzial hat, ist auch klar. Deshalb, ich hätte ihn jetzt gerne in meinem Team zu diesem Zeitpunkt. Ich sag mal, 5 Millionen ist schon nicht so wenig, aber wie du sagst, wenn du es immer zwischen 4 und 5 hinkriegst, 4,5, würde ich auf jeden Fall machen, in dem Bereich ihn mir zu holen jetzt zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, ich muss an der Stelle sagen, ich verweigere ja Leipziger immer so ein bisschen in meinen Manager-Spielen, deswegen bin ich da ja ganz raus. Aber rein sportlich, ja, muss ich sagen, 4,5 Millionen, denke ich, wäre auch ein fairer Preis für beide. Dein Mitspieler macht wirklich ordentlich Gewinn mit 2 Millionen. Ich weiß nicht, für was er ihn gekauft hat, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Gewinn sogar. Und du kriegst einen Spieler mit sehr viel Potenzial. Also da würde ich auch mitgehen, definitiv. Ja, wenn man da jetzt keine Abneigung hat, sondern wirklich nur danach geht, es ist halt auch eine Mannschaft, die jetzt dreimal in Folge gewonnen hat und er könnte jetzt Teil dieser Startelf sein, dann, ja, rein sportlich macht es für mich Sinn. Und, also, wenn wir noch dabei sind, der Tipp fehlt ja noch. Ich habe jetzt allerdings keinen Sieg für Leipzig hingeschrieben. Ich habe getippt, dass dieses Spiel unentschieden ausgeht, 2-2. Auch hier muss ich wieder sagen, ich hätte gerne deinen Tipp übernommen, aber bin dann so ein bisschen abgewichen und ich tendiere hier zu einem Sieg für Wolfsburg. Deshalb bin ich bei einem 2-1 gelandet, weil ich fand die Wölfe zuletzt doch eher mit Potenzial nach oben. Bei Leipzig, muss ich sagen, habe ich auch nicht ganz so viel gesehen. Deswegen ein bisschen schwierig einzuschätzen für mich. Schwanke so zwischen 2-2, 2-1. Wahrscheinlich wird es eher ein 1-2 oder so dann am Ende werden. Ja, mal schauen. Kommen wir zur nächsten Partie in der Konferenz. Der FC St. Pauli empfängt Bayer 04 Leverkusen. Und für die Werkself lief es zuletzt immer zum Start des Spiels richtig gut. Immer das erste Tor geschossen. Viermal in Führung gegangen, aber am Ende nur einmal den Sieg über die Zeit gebracht. Das trifft sich sehr gut für die Kiezkicker. Die sind nämlich vor allem richtig, richtig gut, wenn der Gegner schon in Führung geht. Zweimal die Saison schon nach Rückstand gepunktet. Kein anderer Club hat das bisher geschafft. Also alle anderen maximal einmal nach Rückstand noch Punkte mitgenommen. Und ja, zumindest personell und vielleicht auch so ein bisschen von der sportlichen Situation darfst du uns jetzt wieder auf Stand bringen, Tim. Ja, auf Seiten von St. Pauli haben wir Nemet, der nach einer OP an der Adduktorensehne ausfällt. Jay Jones auch weiter Schulterluxation raus. Fraglich oder jetzt nicht mehr ganz so fraglich ist Sinani, hatte noch einen Schlag auf das Sprunggelenk. Aber es gab nur die Entwarnung, der sollte fit sein am Wochenende. Und wir haben Irvine, über den haben wir letzte Woche noch spekuliert, ob der sogar in die Startelf reinrückt, nachdem er einen Kurzeinsatz hatte. Aber er hat dann im nächsten Spiel einfach komplett gefehlt. Also es ist noch nicht so einfach, da nach der langen Verletzung dann direkt wieder reinzurücken für ihn. Müssen wir jetzt abwarten. Er wird dann wahrscheinlich erst langsam integriert. Das heißt auch Sands und Fujita, über die wir gesprochen haben, die müssen jetzt doch noch nicht so schnell um ihren Platz in der Zentrale zittern. Hauke Wahl war am Mittwoch nicht im Training. Da gab es ein bisschen unterschiedliche Meldungen. Die Bild sagt, er war krank. Die Morgenpost sagt, ist nur Belastungssteuerung. Deshalb warten wir mal ab, ob der wirklich am Wochenende ausfallen könnte oder ob es eben nur eine Vorsichtsmaßnahme war und der auf jeden Fall fit ist. St. Pauli, erste Niederlage kassiert in dieser Saison, 0-2 in Stuttgart. Das dürfte jetzt nicht dazu führen, dass Blessin alles über den Haufen wirft. Wir kennen das. Er setzt doch sehr stark auf Kontinuität. Wir haben eine Position auf der rechten Seite, die hart umkämpft ist. Zuletzt durfte Saliakas mal anstelle wieder von Pürka starten. Das war beim letzten Mal der einzige Wechsel. Kann auch sein, dass dort wieder die Rolle rückwärts gibt. Wenn Wahl ausfallen sollte, könnte Ritzka in die Dreierkette rücken. Zentrales Mittelfeld haben wir gesagt. Irvine noch kein Kandidat, wird langsam rangeführt. Und in der Offensive, da haben jetzt, also Afolayan hat schon ein bisschen Belebung reingebracht, letztes Mal nach Einwechslung, auch Kaas. Deshalb, wer weiß, vielleicht dürfen die auch mal ihr Glück von Beginn an versuchen. Pereira Larsch und Huntunji müssten dann auf die Bank, aber ist auch möglich, dass Blessin erstmal nichts ändert, denn die haben es in den Vorwochen ja wirklich gut gemacht. Kann auch sein, dass die gleiche Formation jetzt nochmal beginnt. Auch da wird schwierig. Die Tendenz ist bei ihm immer eher weniger Wechsel. Aber ja, natürlich hat man Kaas als einen der Top-Torjäger der zweiten Liga auch gekauft, weil der dann was leisten soll. Und der hat bestimmt auch Bock, mal von Beginn an zu spielen. Deshalb schwierig. Kann auch sein, dass er mal die Chance erhält, jetzt gegen Leverkusen. Bei Leverkusen fehlen weiter Palacios und Terrier. Andrich und Fernandes sind nach Sperren wieder da. Und dann haben wir noch den fraglichen Teller, der auch zuletzt gefehlt hat, obwohl es eigentlich hieß, er sollte beim letzten Mal, hatte Julmann eigentlich gesagt, sieht gut aus, dass er im Kader steht, stand er da nicht. Aber jetzt eine Woche später, denkt man, sollte dann eigentlich reichen. Wir werden es dann sehen. Der Trainerwechsel hat auf jeden Fall dann doch noch nicht dafür gesorgt, dass in Leverkusen jetzt alles wieder gut ist. Ja, der Heimsieg gegen Frankfurt hat das ja vielleicht ein oder anderen diese Annahme gestärkt, aber dann gab es zwei Remis, erst in der Champions League in Kopenhagen, als auch dann gegen Gladbach in der Bundesliga. Das war durchaus enttäuschend. Gladbacher waren sogar das bessere Team, hatten sich den späten Ausgleich dann verdient. Jetzt gibt es einige Optionen für Hüllmann, auch was zu verändern. Ne? Wir haben gesagt, Andrich und Fernandes wieder da. Das Zentrum werden also mit Sicherheit zwei aus diesem Trio, Andrich, Fernandes, Alex Garcia, bilden. Ich denke, Garcia bleibt auf jeden Fall drin. Mal gucken, wer dann von den anderen beiden neben ihm beginnen darf. Tillman, der letzte Woche dann im zentralen Mittelfeld gestartet hat, wird wohl eine Position nach vorn rücken und dann Maza oder Benzeguia aus der Startelf verdrängen. Wenn Teller fit wird, könnte er, also dann sollte er eigentlich wieder reinrücken. Nach seinem starken Spiel gegen Frankfurt ist er ja ausgefallen, aber er hat da sich so gut präsentiert, dass man ihn auch schnell wieder in der Startelf sehen sollte, wenn er fit ist. Kann also auch sein, dass beide reinrücken und dann eben Maser und Benzegir auf die Bank gehen. Ja, könnte dann fast auch genau die Elf werden, die gegen Frankfurt gewonnen hat. Der Einzige, der eben nicht dabei sein kann, ist Palacios. Aber es könnte sein, dass dann Andrich beginnt und eben dann vorne Taylor und Tillman hinter Schick. Das wäre dann ansonsten genau die Formation, die gegen Frankfurt überzeugt hat. Ergibt vielleicht Sinn, jetzt es mit dieser Elf möglichst zu probieren. Ja, meine Empfehlung, Afolayan für 1,2 kann man nach der guten Einwechselleistung durchaus mal probieren. Wenn Saliakas drin bleibt, ist er für 2,8 Millionen auch okay. Und Wahl, wenn fit, für 3,5 finde ich generell immer ein ordentlicher Verteidiger mit 3,25 Punkten pro Spiel. Kann man machen. Auf Leverkusener Seite Teller für 6,4, wenn er fit ist, definitiv machen. Wenn er da anknüpft wie gegen Frankfurt, dann ist das ein Topmann. Kwanza für 6,8 finde ich ist auch in Ordnung, wenn ihr mehr für einen Verteidiger ausgeben wollt. Oder Tapsoba für 5,0, auch gute Verteidiger. Zu teuer finde ich ganz klar Benzegir im Moment. 11,4 Millionen ist überteuert dafür, dass er jetzt wahrscheinlich nicht in der Startelf stehen wird. Würde ich jetzt im Moment eher das Geld woanders investieren, wenn ich kann. Ja, was tippt man da? Ich habe mich mal getraut zu sagen, ich glaube, die Leverkusener, das läuft noch nicht so. Die verlieren einfach jetzt in St. Pauli 2-1. 1-2 aus Leverkusen. Ja, das sind wir das erste Mal tatsächlich deutlich auseinander auch im Tipp. Ich glaube nämlich an Leverkusener Sieg. Und ich kann mir vorstellen, dass St. Pauli jetzt vielleicht so eine kleine Krisenphase reinkommt und das dann so ein 1-3 wird. Sie haben ja letztes Jahr auch schon immer mal wieder in Phasen sehr gute und sehr schwächere, oder nicht sehr schwächere Phasen, das hatten sie eigentlich nie, aber ein bisschen schwächere Phasen gehabt. Kann mir vorstellen, vielleicht jetzt irgendwie so 2-3 Spiele nicht ganz so gut, dann wird es da bestimmt wieder nach oben gehen. Also die haben ja eine sehr, sehr gute Substanz, so um das zu machen. Ich glaube, dass die sich wieder stabilisieren werden. Aber jetzt gerade bin ich an der Situation, dass ich eher auf Leverkusen setze, weil die jetzt auch so ein bisschen, ja, mit neuem Elan in die Partie kommen, haben jetzt mal eine volle Trainingswoche gehabt. Das gab es ja bisher auch noch nicht. Mit vielen Nationalspielern, die unterwegs waren in der ersten Woche, dann Champions League direkt. Vielleicht kann ich mir vorstellen, dass die sich ein bisschen stabilisieren. Ich tippe auf ein 1-3. Ja, wäre jetzt auch keine Überraschung, wenn Leverkusen das gewinnt. Ja, vielleicht mein Tipp ein bisschen der risikoreicher. Auf jeden Fall, ja. Wobei, ich weiß gar nicht, wie es statistisch momentan aussieht, aber den besseren Saisonstart hat ja eigentlich schon St. Pauli erwischt. Von daher, vielleicht stehen die Chancen da auch bei den Buchmachern gar nicht so schlecht für St. Pauli. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da kann ich auch nichts zu sagen. Kommen wir zum Topspiel am Samstagabend. Borussia Mönchengladbach empfängt Eintracht Frankfurt. Und ja, der kleine Leistungsaufschwung nach dem Trainerwechsel hat Gladbach das erste Bundesliga-Tor gebracht und ein respektables 1-1 gegen Leverkusen. Trotzdem ist es noch so, die Borussia wartet seit 11 Bundesligaspielen saisonübergreifend auf einen Sieg. Wenn sie wieder nicht gewinnen, würde Gladbach mit der Rekordserie von 12 Spielen ohne Dreier gleichziehen. Dafür müssen die Fohlen vor allem wieder kämpfen, denn Frankfurt ist nach den Bayern das offensivstärkste Team der bisherigen Saison mit 11 Treffern, obwohl man jetzt zweimal verloren hat. Also Tore sind eigentlich immer dabei. In den letzten 8 Aufeinandertreffen zudem nie gewonnen, die Gladbacher. 4-mal die Eintracht gewonnen, 4 Remis. Also wird für die Borussia ein richtig, richtig schweres Duell. Und die haben auch weiterhin Personalprobleme. Also Robin Hack hat ja eine Verletzung am Innenmeniskus im Knie jetzt gehabt, musste operiert werden. Kleindienst ist noch raus. Der ist jetzt ins individuelle Training eingestiegen, wird aber wohl noch ein gutes Stück dauern. Gummo ist noch raus, Zwider ist noch raus. Fraglich ist, ob Honorar nach muskulären Problemen wieder dabei ist. Die Tendenz sah jetzt zuletzt so aus, dass nicht. Dafür könnte Wael Mohia zurückkehren. Der hatte einen Innenbandteilriss. Da war der Plan immer, dass er nach diesem Bremen-Spiel zurückkehrt. Ja, ist die Frage, ob er dann jetzt vielleicht diesmal ein Kandidat ist oder nicht. Kiarodia musste mit Wadenproblemen ausgewechselt werden. Auch da wissen wir nicht so ganz, wie der Stand ist. Tendenziell wahrscheinlich eher ein Kandidat wieder für den Kader, aber man weiß es nicht so genau. Man muss sagen, es war unter Eugen Polanski jetzt ein guter, aufopferungsvoller Auftritt. Das muss jetzt halt auch wieder wiederholt werden, weil man wirklich wieder ein schweres Duell hat direkt. Es ist halt so ein bisschen schwierig, weil Gladbachs langfristige Probleme ja eigentlich eher so Dinge waren wie eigener Ballbesitz. Also Kreativität nach vorne, Struktur, sowas lief unter Simeone gar nicht gut. Defensiv hatte man auch immer mal wieder gute und schlechte Phasen. Gegen Frankfurt geht es jetzt halt um den Kampf. Langfristig muss man aber eher ja, so ein bisschen an der Offensive bauen. Ist jetzt halt auch so, dass durch die vielen Verletzungen offensiv ja, man gar nicht so richtig weiß, was ist da denn überhaupt so an Potenzial möglich. Gehe davon aus, aus Gladbacher Sicht muss eigentlich ein 0-0 das Ziel sein. Bei Frankfurt sieht es personell besser aus. Gangkamp und Christensen fehlen jetzt auch noch. Götze war wieder im Kader, ist wahrscheinlich noch kein Kandidat für 90 Minuten, ist aber mit der Leistung von Can Uzun aktuell sowieso unwahrscheinlich, dass man Mario Götze da in die Startelf stellen wird. Frankfurt hat gezeigt, dass das Spiel im Kopf einfach ein anderes ist, wenn Europapokal, und das heißt in diesem Jahr Champions League, einfach um diese Spiele drumherum ansteht. Vor der Champions League gegen Leverkusen einfach insgesamt keinen guten Auftritt gehabt. Jetzt danach gegen Union eine komplette Halbzeit gebraucht, um sich auf dieses Spiel zu fokussieren. Da lag man dann schon 1-4 zurück. Es ist einfach als Frankfurt-Fan nicht so einfach. Ich freue mich immer über Europaspiele und es sind immer tolle Nächte. Und es war ja auch gegen Gala dieses 5-1 ein krasses Ding. Aber am Ende muss man halt schon sagen, es wäre auch schön, wenn man in der Bundesliga mit dem Kopf bei der Sache ist. Vor allem ja, jetzt gerne gegen Gladbach einfach mal wieder zeigen, dass man auch souverän spielen kann. Am Dienstag geht's, also nächste Woche Dienstag, geht's gegen Atletico Madrid, beziehungsweise nach Madrid sogar. Da muss jetzt der Fokus einfach funktionieren, dass man sich jetzt auf die Bundesliga fokussiert. Im Tor gibt's momentan so ein bisschen eine Debatte. Spielt jetzt Kauer Santos oder Michael Zetterer? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man mit Santos in der Bundesliga geht. Er ist die neue Nummer 1, er soll da spielen und dann ein Zetterer wahrscheinlich wieder das Champions-League-Spiel bekommt. Das ist für mich die wahrscheinliche Anordnung, in der es jetzt erstmal weitergeht, weil das für mich was ist, wo ich auch sage, dann verstehe ich den Wechsel von Zetterer, dass man ihm gesagt hat, ey, du kriegst jetzt ein paar Bundesligaspieler und darfst dann unsere Champions-League-Saison spielen und bist einfach eine sehr gute Nummer 2. Dann verstehe ich, warum man das macht, von Bremens 1 zu Frankfurts 2 zu gehen. Feste Nummer 2 würde mich extrem wundern, warum er das dann macht. Und ja, andersrum hat man ja Trapp so ein bisschen auch deshalb den Wechsel ermöglicht oder den Wechsel nahegelegt aus Frankfurter Sicht, weil man eben mit Kauer Santos als Nummer 1 in die Saison gehen will. Und es wäre ja Quatsch, wenn man das bei Trapp dann sagt, ey, geh mal bitte, und dann holt man jemanden, der dann doch über Kauer Santos spielt. Das wäre irgendwie ein bisschen komisch. Also ich gehe schon davon aus, dass der in der Bundesliga jetzt erstmal der Stammtorhüter ist. Dann gibt's noch eine fragliche Personalie auf der 6. Hugo Larsson hat wirklich gegen Union ein absolutes Katastrophenspiel abgeliefert, da lief ja gar nichts und er hat eigentlich mindestens mal irgendwie 15-20 Minuten zu viel gespielt. Ich könnte mir vorstellen, wenn Skiri wieder voll fit ist, dass er vielleicht ein Kandidat ist, war aber zuletzt nicht mal der Einwechselkandidat für Larsson, also da kam dann heulend rein, also auch der könnte natürlich dann jetzt starten, ich weiß nicht so genau, also ich gehe davon aus, wahrscheinlich kriegt Larsson nochmal die Möglichkeit, sich zu beweisen, vielleicht gibt man ihm aber auch eine Pause vor dem Champions-League-Spiel, werden wir mal sehen. Chaibi hat es gut gemacht daneben, also ich gehe nicht davon aus, dass man ihn rausnimmt, auch wenn man natürlich da defensiver werden könnte, um sich mehr zu stabilisieren, aber eher auf der Larsson-Position, denke ich, das wird was werden. In der Europa League hatte Knauf sich bewiesen, ich gehe davon aus, nach dem Union-Spiel dürfte er wieder reinkommen, auch Jonathan Burkhardt erwarte ich jetzt zurück in der Startelf, auch wenn man in der Champions League natürlich wieder in der Anfangself eigentlich haben will. Und Dino Topmüller da gesagt hat, man muss ein bisschen schauen, wie man die Belastung so reinbringt, aber ich gehe davon aus, man will jetzt diesen Sieg einfach mitnehmen, deswegen spielt der Stürmer Nummer 1 auch einfach in diesem Spiel. Wenn nicht, gehe ich tatsächlich davon aus, dass Batshuayi vielleicht jetzt einfach mal den Vorzug bekommt vor Eli Wahi, der jetzt wieder ein wirklich schwieriges Spiel hingelegt hat. Also ich finde ihn, er hatte in der Vorbereitung wirklich eine Phase, wo ich dachte, das jetzt wird's, jetzt kommt er sportlich langsam mal, aber es sieht aktuell wieder nicht ganz so gut aus. Ich sehe ihn einfach besser neben einem Neuner, also mit einem Stürmer zusammen. Bin nicht so der Fan von Bar hier als Solospitz. Bei den Spielempfehlungen bei Gladbach natürlich Jens Kastrup. Da gab es jetzt gerade eine kuriose Meldung, dadurch, dass er sich für die Nationalmannschaft von Südkorea entschieden hat und da spielt, könnte es sein, dass er zum Wehrdienst eingezogen wird vom Land Südkorea. Das wäre natürlich eine absolute Katastrophe, wenn er da anderthalb Jahre weg ist für, ja, vor allem Gladbach, die ja relativ viel auch in ihn investiert haben, kann mir aber fast nicht vorstellen, dass er das macht. Also ich glaube, dann würde er eher aufhören, für die südkoreanische Nationalmannschaft zu spielen, auch wenn das sehr schade wäre aus seiner Sicht. Er hatte selbst gesagt, ja, das Management ist da gerade dran und kümmert sich darum. Für mich, ich freue mich jetzt erstmal für die Nationalmannschaft spielen zu dürfen. Müssen wir mal schauen, wo das hingeht. Aber aktuell sportlich bei Gladbach hat einen Startelf-Einsatz gehabt, sah da richtig gut aus, hat als Linksaußen gespielt. Das heißt, die Position, wo Hack ja jetzt auch fehlt und wo es so keine so eine richtige Alternative gibt, für 2,02 Millionen kann man auf jeden Fall reingehen. Haris Tabakovic nach dem Tor für 3,01 Millionen natürlich auch spannend. Da muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich gehe davon aus, er wird wahrscheinlich erstmal wieder als Joker kommen. Gegen Frankfurt wird man eher einen laufstarken Makino eher vorne drin haben, denke ich, als ihn. Und dann natürlich noch spannend, quasi komplementär zu Kastrop, Moya, das hatte ich vorher schon mal erwähnt, 1,71 Millionen. Ich glaube, er könnte durchstarten. Das ist wirklich ein cooler Youngster. Ist ja noch sehr, sehr jung. Wird wahrscheinlich viele Joker-Einsätze bekommen. Ich kann mir vorstellen, Kastrop startet, Moya dann 30 Minuten oder so. Und das jedes Spiel, da könnte man durchaus das ein oder andere an Offensivaktionen mitnehmen. Natürlich in Charles Hermann nach seinem Assist zum ersten Tor. Auch super, super spannend. Für 670.000 kann man da auch reingehen. Bei der Eintracht eine ähnliche Einwechselspekulation bei Aurel Amenda. 360.000 hat jetzt einen guten Joker-Einsatz gehabt. Wenn man davon ausgeht, dass er immer als Defensiv-Joker kommt, kann man da mit reingehen. Außerdem, ich habe es gerade schon gesagt, Batshuayi für mich eher der Rotationsstürmer. 1,55 Millionen kann man auch mal ausprobieren. Am Ende, ich hoffe drauf, dass die Eintracht es schafft, sich zu fokussieren und einfach konsequent seinen Stiefel runterspielt und dann einen 2-0 Auswärtssieg im Borussia Park holt. Also 0-2 quasi aus Spielsicht. Ja, ich bin bei der Tendenz auf jeden Fall dabei. Ich glaube auch, dass Frankfurt gewinnt. Ich tippe ein paar mehr Tore. Ich sage 3-2 für Frankfurt. Gehen wir in den Sonntag und kommen da zum nächsten Team, an dem ich meine Aktien habe. Wir haben vorher schon über den SC Freiburg gesprochen. Die spielen in der Europa League heute Abend. In der Bundesliga dann am Sonntag und zwar zum badischen Derby quasi gegen die TSG Hoffenheim. Die Freiburger sind nach einem Flop-Start wieder auf dem Weg nach oben, 2 Partien zuletzt gewonnen. Kann aber natürlich sein, dass sie am Wochenende ein bisschen müde sind nach dem ersten Europa-Duell. Ein bisschen Rotation ist möglich. Und das wollen die Hoffenheimer nutzen, die so ein bisschen Auswärtskönige sind diese Saison. Beide Auswärtsspiele gewonnen, zu Hause beides verloren. Zumindest für den 5. Spieltag darf das aus TSG sich natürlich gerne so weitergehen. Am 6. Spieltag würden sie es dann wahrscheinlich zu Hause gerne wieder ablegen wollen. Bei Freiburg fehlt Joan Mansambi immer noch nach seiner Rotsperre. Ich habe es vorher schon gesagt, ich gehe davon aus, er dürfte in der Europa League ran und dann am 6. Spieltag wieder ein Kandidat sein, auch für die Bundesliga. Trey ist immer noch raus. Adamu wurde angeschlagen, ausgewechselt. Da gab es jetzt aber fürs Europa League-Duell die Rückmeldung von Julian Schuster. Zitat, alle Jungs sind fit. Das heißt, das gilt wahrscheinlich auch für Adamu, der dann keinen Ausfall befürchten muss. Das Comeback, nach dem Schwachstart ist eingeleitet, das funktioniert gut. Jetzt folgt so ein bisschen das Bonusspiel im Europapokal. Ihr wisst vermutlich schon so ein bisschen, wie es gelaufen ist. Was ein Thema sein wird, ist Rotation. Man hat diese Saison einen eher engeren Kader, also eng im Sinne von viele enge Duelle, also breit von der Qualität. Hier ist es wirklich möglich, dass viel Rotation in der Europa League passiert. Ich würde sogar sagen, bei gewissen Duellen ist es so ein bisschen, könnte es so ein bisschen dahin gehen, dass der, der heute spielt, am Wochenende nicht spielt. Also lasst euch da nicht zu sehr irgendwie beeinflussen. Troy Kübler für mich eng, Günther Makengo eng, Sherhand Grifo tatsächlich sehr, sehr eng. Ich kann mir vorstellen, vielleicht Grifo jemand, den man jetzt in der Europa League startet, Sherhand jemand, der am Wochenende den Vorzug kriegt und Matanovic Adamu natürlich, beziehungsweise Matanovic Höhler, je nachdem, wie das sonst aussieht, sind alles enge Duelle. Auch Yuito Suzuki ist ja jemand, der eigentlich, auf dem sehr viele Hoffnungen liegen, der jetzt letzte Woche nicht mal eingewechselt wurde. Also es ist wirklich viele enge Duelle möglich momentan. Mal schauen, wer das so für sich entscheiden kann. Deshalb, da tatsächlich so ein Kandidat, wo man sagen muss, da ist bei Rotation sehr, sehr viel Risiko drin. Da müsst ihr sehr aufpassen, welche Spieler ihr gerne für euch verwenden wollt. Bei der TSG Hoffenheim gibt es eine neue Verletzungsmeldung. Hennes Behrens hat sich eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen. Der Backup-Linksverteidiger quasi der Mannschaft. Also der wird erstmal ausfallen. Lojak ist ja immer noch raus. Machida und auch Jandré immer noch weg. Bebu hat sein Comeback gegeben als Joker-Einsatz, aber nur sehr kurz. Ich gehe davon aus, er ist für 90 Minuten noch keine Option. Insgesamt muss man sagen, für Hoffenheim ist es ein okayer Start. Man hatte ein bisschen schwierige Vorbereitungen. Und dafür sind 2 Siege jetzt auch ganz gut. Zumal man ja gegen die Bayern gespielt hat, da waren Punkte jetzt sowieso nicht unbedingt eingeplant. Was man halt sagen muss, es ist viel dasselbe Muster. Schnelle, tiefe Angriffe über Touré und Lemperle. Und wenn der Gegner das gestoppt kriegt und damit klarkommt, dann kommt von Hoffenheim nicht ganz so viel. Also da muss das Ilta-Team so ein bisschen eine Lösung finden, um vielseitiger zu werden. Dazu, es fallen einfach zu viele Gegentore. Man muss da defensiv stabiler werden. Bisher einfach 10 Gegentore, nur Union hat noch eins mehr kassiert. Also ist man da eins der schwächeren Teams defensiv der Liga. Da muss man auf jeden Fall so ein bisschen dran arbeiten. Bei den Spielerempfehlungen für mich Adamu, sehr, sehr spannend, 1,98 Millionen. Ich gehe davon aus, er bekommt eine Pause in der Europa League, darf dann am Wochenende wieder starten. Nach seinem Tor jetzt auch letzte Woche und dazu ja noch ein erzwungenes Eigentor. Ich habe auch schon gerade gesagt, Scherhan für mich sehr, sehr spannend, 3,01 Millionen. Schaut mal so ein bisschen, wie es heute Abend aussieht. Wen ich am Wochenende definitiv wieder in der Anfangsformation erwarte, ist Makengo für 2,9 Millionen. Ich gehe davon aus, Günther darf in der Europa League starten, Makengo dann am Wochenende wieder. Da gehe ich rein. Bei der TSG Hoffenheim, Zufall auf jeden Fall, 4,4 Millionen. Der steigt jetzt krass wegen dieses Tors. Er punktet aber auch sonst stark. 3x4 Punkte geholt zum Saisonstart. Also für den Preis 4,4 Millionen sind 4,0 PPS auch sehr, sehr stark. Also selbst ohne Treffer für mich auf jeden Fall ein Kaufkandidat. Außerdem Modama, ich bin sehr, sehr großer Fan und er durfte sich jetzt das erste Mal vor Kramaric beweisen, hat es meiner Ansicht nach auch gut gemacht gegen die Bayern. 2,98 Millionen, 7 Comunio-Punkte geholt dabei. Bleibt er in der Anfangself, dann kann er definitiv abliefern. Ob er das schafft, ist halt so ein bisschen die Frage. Da bin ich mal gespannt, wo es dahin geht. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er jetzt durchstartet. 2,08 Millionen, den würde ich mir sofort kaufen. Auch da, wenn wir so ein bisschen in Richtung Uedraogo schauen, die Frage, da würde ich gut überbezahlen, um da einen Damar in mein Team zu kriegen. Also 4,5 wäre für mich da auch ja keine hohe Summe für so einen Spieler. Beim Spiel, ich hoffe natürlich am Ende, dass Freiburg sich durchsetzen kann. Ich glaube, dass man so einen breiten Kader hat, dass man nicht unbedingt mit Müdigkeit Probleme hat. Und deshalb tippe ich auf einen knappen 1:0 Heimsieg der Freiburger. Ja, hier bin ich mal anderer Meinung. Ich finde die TSG bisher auch nicht so schlecht. Ich gehe hier auf ein 2:2. Ja, kann ich auch durchaus verstehen. Ich glaube, dass Freiburg ein bisschen stärker defensiv arbeiten wird, also eher dann wahrscheinlich ein 1:1 oder 0:0, aber Remis kann ich auf jeden Fall beim Tipp auch mitgehen. Kommen wir zum zweiten Sonntagsspiel. Der erste FC Köln empfängt den VfB Stuttgart und die Schwaben sind ja auch in Europa gefordert, sogar am Donnerstag, das heißt da noch so ein bisschen mehr. Freiburg spielt ja in dieser Startwoche Europa League schon am Mittwoch, schon ein bisschen mehr Müdigkeitsthema vielleicht. Und Stuttgart ist quasi der Gegenentwurf Hoffenheim, was wir eben schon hatten. Zu Hause läuft es da nämlich richtig gut. Auswärts wiederum beide Partien verloren. Jetzt müssen sie auswärts ran, ist die Frage, ob sie da mithalten können. Bei Köln ist das Ding, die Heimbilanz wissen wir noch gar nicht so richtig. Haben nämlich als einziges Team in der Bundesliga erst einmal zu Hause gespielt an den ersten 4 Spieltagen. Also 3-mal auswärts gefragt gewesen. Das Heimspiel war aber ein beeindruckender 4:1-Sieg gegen Freiburg. Das heißt, das, was wir an Bilanz haben, ist da sehr positiv. Ist das denn verlässlich, Tim? Ja, werden wir sehen. wir haben auf Kölner Seite die Ausfälle Kilian und Vandenberg. Und dann haben wir noch den leicht fraglichen Bülter. Der musste beim letzten Mal nach einem Schlag aufs Knie runtergehen. Sollte aber tendenziell eher fit werden, ist mein Gefühl in der Sache. Der FC-Lauf ist erstmal beendet, erste Saisonniederlage kassiert. Wird jetzt natürlich spannend dann eben, ob das die Kölner einfach mal so abhaken und das überhaupt gar nichts bedeutet für sie und sie einfach weitermachen, wo sie vorher aufgehört haben, oder ob dieser Niederlage in Leipzig jetzt einen kleinen Knacks gibt, ob dann doch das Selbstverständnis ein bisschen schlechter wird und man dann, wie das als Aufsteiger ist, dann doch so in die Probleme bekommt in den nächsten Wochen. Der FC hat allerdings auch in Leipzig stark dagegen gehalten, muss man dazu sagen. Das war jetzt auch kein ganz schlechter Auftritt. Wir können auch davon ausgehen, dass es Stuttgart jetzt nicht einfach haben wird gegen den FC, vor allen Dingen nicht, wenn es in Köln stattfindet. Personell ist es tatsächlich wie üblich schwer vorherzusagen, was sich Lukas Kwasniok ausdenkt. Wir haben quasi in jedem der bisherigen Spiele unterschiedliche Systeme auf dem Feld gesehen und auch immer wieder personelle Wechsel. Möglich ist, dass Lund ins Team zurückkehrt. In der Offensive könnten wir auch vielleicht erstmal Zeit Elmalla von Beginn an sehen. Der hat zumindest seine Spielzeit zuletzt immer Stück für Stück gesteigert. In Leipzig waren es 45 Minuten, da ist er zur Pause gekommen. Und dann hat auch da wieder für Belebung gesorgt. Also natürlich ist das dann auch manchmal die Schwierigkeit, dass man dann vielleicht sagen könnte, der ist so ein guter Einwechselspieler, den brauchen wir auch weiterhin als Option von der Bank. Aber er drängt sich auf jeden Fall auf. Auch Meiner ist wieder eine Alternative. Inzwischen kann auch sein, dass wir ihn von Beginn an sehen. Es ist möglich, dass es eine Dreierkette gibt. Es ist möglich, dass es die Viererkette gibt. Also es ist mir persönlich vielleicht, ich bin auch nicht ganz so drin beim FC, dass ich da jetzt alles genau beurteilen kann, aber mir fällt schwer vorherzusagen, ob auf der einen oder anderen Position, wer da die Nase vorn haben wird. Es gibt nur wenige, die jetzt eigentlich ziemlich klar gesetzt sind, wie so ein Martel zum Beispiel, Hübers, ich denke auch Johannesson sehen wir wieder vom Start weg, Kaminski. Aber ja, ansonsten kann da viel passieren. Auf Stuttgarter Seite gibt es auch inzwischen ein paar mehr Optionen. Klar ist, dass Undaf, Silas und Diehl weiter ausfallen. Stuttgart zuletzt einen guten, souveränen Heimauftritt hingelegt, 2-0 gegen St. Pauli. Die englischen Wochen gehen jetzt los, also am Donnerstag geht es gegen Celta Vigo. Dementsprechend wird es auch da etwas schwieriger, jetzt die Startformation vorherzusagen. Stuttgart hat auch auf einigen Positionen die Möglichkeit zu rotieren. Cema Andres hat sich im Mittelfeld zuletzt mal vor Carazor ins Team gekämpft. Das war ja etwas Besonderes. Wir haben ja lange gesehen, dass Carazor und Stiller vollkommen gesetzt waren. Daher ist das jetzt nicht mehr zwingend der Fall. Andres könnte auch da jetzt die Nase leicht vorn haben. Es kann aber eben auch sein, dass der eine dann in der Europa League spielt, der andere dann wieder in der Liga. Möglichkeiten gibt es vor allen Dingen auch in der Offensive. Wir haben Führich und Buanani, die auf der Bank saßen, die auch vor, anstelle von Leveling und Thiago Tomás spielen könnten. Hinten rechts, Assignon hat wahrscheinlich jetzt auch knapp den Vorteil gegenüber Wagnoman im Moment, aber auch da ist die Möglichkeit, da zu wechseln. Daher, ja, auch in diesem Fall kann ich euch nicht ganz weiterhelfen, wer jetzt in der Euroleague spielt und wer in der Liga, aber ihr könnt es euch dann ja anschauen am Donnerstag. Kann schon sein, dass auf der einen oder anderen Position derjenige, der jetzt startet gegen Celta Vigo und dort lange spielt, dann am Wochenende eher auf der Bank sitzen wird. Da könntet ihr mal, ja, drauf spekulieren. Was Empfehlungen angeht, Meiner, der zurück ist für 1,7, könnte ein günstiger Spieler sein, der dann auch mal in der Startelf auftaucht beim FC. Waldschmidt für 3,8 finde ich auch nicht so schlecht, hat zuletzt viel gespielt, auch mal getroffen. Johannesson für 4,1 ist ein torgefährlicher Mann, den ihr euch holen könnt. Auf Stuttgarter Seite, da ich glaube, dass Assignon hinten rechts jetzt öfter spielen wird, für 2,5 eine gute Option. Für mehr Geld, Moment, auch, nee, den, ich hatte euch jetzt noch jemanden genannt, aber den nenne ich euch lieber am Ende in unserer Top 3. Dafür hätte ich Aldakiel noch zu nennen. Für 780.000, der ist zumindest jetzt auch demnächst wieder eine Kaderalternative. Kann auch sein, dass er dann mal reinrückt. Ist ein günstiger Spieler, aber jetzt einer, der euch jetzt nicht sofort viele Punkte. Bei diesem Spiel habe ich mich auch schwer getan, das Ergebnis zu tippen, aber ich glaube, es tendenziell tippe ich hier eher auf den VfB Stuttgart. 2-1 Auswärtssieg. Ja, bei Aldakiel muss ich sagen, ich mag ihn auch sehr gerne und ich finde ihn auch echt gut und glaube, dass er das Potenzial hat, da in die Stammelf vorzudringen. Dass er aber gar nicht für die Europa League nominiert wurde, ja, Macht mir so ein bisschen Sorgen. Also es zeigt ja eher, dass Hoeneß vielleicht nicht ganz so denkt und ihn nicht ganz so weit vorne sieht. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Das stimmt. Hat dann aber immerhin den Vorteil, wenn er durch Rotation reinrückt, dann auf jeden Fall in der Bundesliga. Das ist definitiv ein Vorteil. Wenn er es schafft, ist er immer ausgeruht und muss da nicht rausrotieren, ja. Ich glaube tatsächlich, dass müde Stuttgarter da richtig Probleme kriegen in Köln. Ich tippe auf einen 2-1 Heimsieg, also auch knapp, aber in die andere Richtung. Kommen wir zum letzten Spiel des Spieltags. Der erste FC Union Berlin empfängt den Hamburger SV. Und das ist was gänzlich Neues. Das gab es in der Bundesliga nämlich noch kein einziges Mal. Das wird die 981. verschiedene Paarung der Bundesliga-Historie. Es gibt eine sehr, sehr geringe Bilanz aus der zweiten Bundesliga. Eine Saison haben sie da zusammen gespielt. Da gab es ein Remis in Hamburg und einen Heimsieg der Eisernen, also knapp pro Union die Bilanz. Die Eisernen müssen auf ihren Trainer verzichten. Steffen Baumgart hat ja die rote Karte gesehen. Spannenderweise ist er nur für ein Spiel gesperrt worden, obwohl er ja, also er hatte diese verbale Aktion, wo er gelb für gesehen hat. Dann hat er irgendwie so eine Papierkugel von der Choreo aufs Feld getreten, dafür rot gesehen. Und was gar nicht gesehen wurde oder gar nicht geahndet wurde, ist, dass er dann auch nochmal einen Mittelfinger in Richtung, na, ich weiß nicht, ob er den Schiri damit meint, vielleicht war es ja eher so ein Fuck-off. Mittelfinger in Richtung Entscheidung mehr als Schiedsrichter direkt. Aber trotzdem, also gerade wenn das so viral gegangen ist als Szene, ja durchaus was, wo man auch einen Symbolcharakter irgendwie sehen muss. Hat nur ein Spielsperre bekommen, finde ich ein bisschen überraschend. Ich hatte mindestens 2 oder 3 erwartet. Aber für das Spiel auf jeden Fall raus. Außerdem Markgraf und Burcu keine Optionen. Robert Sko ist vor dem letzten Spiel, ja, kurzfristig verletzt ausgefallen. Man weiß nicht so genau, was es ist. Baumgart hatte Hoffnung, dass es für diese Woche reicht, aber er sagte auch, wir müssen irgendwie die Untersuchungen Anfang der Woche abwarten. Union da ja sehr wenig kommunikativ, ihr wisst es mittlerweile alle. Daher sehr, sehr schwierig irgendwie abzuschätzen. Obbe Mudia war letzte Woche noch kein Startelf-Kandidat. Ich gehe davon aus, dass er auch sportlich sowieso diese Woche noch keiner ist. Stanley Nsoki ist jetzt mit seiner Muskelverletzung seit einer Woche im Teamtraining. Da könnte es sein, dass er in den Kader zurückkehrt, aber auch da, mal abgesehen vom sportlichen Charakter, dass es gerade eigentlich gute Innenverteidigerkandidaten gibt, eher noch kein Startelf-Kandidat. Josip Juranovic war letzte Woche noch nicht bei 100%. Da hat Baumgart gesagt, er möchte Spieler sich voll auskurieren lassen und zeigen, dass sie voll fit sind. Er will da kein Risiko eingehen, was dann auch wieder gegen Sko spricht quasi, dass er da auf jeden Fall das voll aussitzen will, bis er 100% fit ist, bevor er ihn überhaupt erst wieder in den Kader holt. Insgesamt ein bisschen wechselhafter Start gewesen für Union. Der Sieg in Frankfurt jetzt aber halt ein klares Zeichen in Richtung Stimmung. Also das dürfte da einiges verbessert haben und einige Hoffnungen gesät haben, vor allem nach diesem krassen Berg-Auftritt irgendwie. Baumgart fehlt jetzt, aber ich weiß jetzt nicht, ob das den großen Unterschied macht gegen den HSV. Ist natürlich ein bisschen bitter gegen das Ex-Team. Vielleicht nimmt es aber auch nochmal ein bisschen Emotionen raus. Vielleicht wäre das gegen das Ex-Team auch eher ein bisschen riskant gewesen. Stimmungsmäßig, mal schauen. Große Personalfragen gibt es eigentlich nicht so richtig überhaupt, wenn nur in der Innenverteidigung. Tom Rothe ist nach seiner Sperre zurück. Da könnte es sein, dass er für Leitch oder Querfeld in die Anfangself kommt. Querfeld hatte ein bisschen Probleme, als Frankfurt dann mal rausgefeuert hat. Aber insgesamt glaube ich, dass die Defensive eher bei der Dreierkette bleibt. Links, ich fand, Köhn hat es echt gut gemacht, gerade gegen einen sonst starken Doan diese Saison, sich wirklich ordentlich behauptet, deswegen erwarte ich, dass selbst wenn Sko halbwegs fit ist, um in den Kader zurückzukehren, eher Köhn anfangen darf. Beim HSV gibt es personell eigentlich nur einen klaren Ausfall und das ist ein gewollter Ausfall und zwar Noah Katterbach. Der ist wohl, nachdem er ja jetzt aus seiner Verletzung zurückgekommen ist, nicht mit so richtig mannschaftsdienlichem Verhalten aufgefallen, ist in die U21 strafversetzt worden. Man hat direkt gesagt, das ist nichts Dauerhaftes, also er kann sich da, wenn er sich zeigt, wieder nach oben kämpfen, aber erstmal trainiert er nicht mit der Mannschaft und ist damit auch kein Kandidat für den Kader am Wochenende. Fraglich sind dagegen aber noch einige. Yusuf Paulsen hat jetzt wieder große Teile des Trainings mitgemacht nach seinen Oberschenkelproblemen. Ich gehe davon aus, er wird im Kader stehen, eher nicht starten. Toruna Riga hat einzelne Einheiten im Training mitgemacht nach Achillessehnenproblemen. Also da gehe ich davon aus, dass der vielleicht auch im Kader steht, um noch eine Defensivoption zu haben. Aber er Fadli wieder starten wird. Vuskovic hat Entwarnung bekommen nach dieser kuriosen Geschichte mit seiner Hand, die er gegen den Pfosten geklatscht hat, bevor er das Tor geschossen hat. Es ist nur eine Prellung, kein Bruch. Also die zwei Finger sind zwar verletzt, aber nicht so schlimm. Geht man davon aus, dass der spielen kann. Hefti hat das letzte Spiel mit Hüftproblemen verpasst. Und ganz frische Meldung ist noch, dass Jean-Luc Dompy am Mittwoch im Training gefehlt hat. Da gab es aber eine Meldung, dass er wohl nicht verletzt ist, sondern einfach nur nachmittags einen Termin hatte, einen privaten, deshalb individuell trainiert hat und dann im Training nicht dabei ist heute. Also weiß man nicht so genau. Es hieß jetzt, er ist wohl kein Ausfallkandidat fürs Wochenende. Mit den Problemen, die er aber zuletzt hatte, gesundheitlich, wäre ich da trotzdem so ein bisschen vorsichtig. Gerade weil Polzin, glaube ich, auch jemand ist, der da zuletzt die Spieler eher vorsichtig rangeführt hat. Also auch ein Paulsen oder ein Lokonga oder so, wissen wir, die, da haben sie sehr viel aufgepasst. Wenn jemand dann noch Einheiten verpasst, kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht eher auf der Bank sitzt. Tippe ich aber für das Spiel jetzt nicht. Also man hat den ersten Saisonsieg eingefahren, zwei Tore geschossen. Ich gehe davon aus, man wird grundsätzlich eher mit der Mannschaft anfangen, mit der man jetzt halt auch gespielt hat. Union steht für Spektakelfußball. Die Frage ist halt, der HSV steht defensiv auch für Spektakel bisher die Saison. Die Frage ist, ob man das offensiv mitgehen kann. Ich glaube, Hamburgs Defensive ist das, was entscheidet, wie viel Spektakel es wird und auch entscheidet, wer am Ende irgendwie hier als Sieger hervorgeht. Ich denke, die Offensive wird 1-2, vielleicht sogar mehr Tore schießen. Und dann ist die Frage, ob die Defensive Union davon abhalten kann, Tore zu schießen. Dabei muss man natürlich sagen, auf Unioner Seite, Berg nach seinem Dreierpack auf jeden Fall ein Kandidat zu kaufen, 3,47 Millionen. Köhn 1,47 Millionen, für mich sehr spannend. Auch Leitch hat ein kommunio-mäßig schwaches Start-F-Comeback gehabt, kostet 4,14 Millionen, würde ich trotzdem holen. Der hat gezeigt, dass er es kann. Fabio Vieira hat im Mittelfeldzentrum gespielt und da eine absolute Bomben-Performance hingelegt. 7,47 sind sehr viel Geld, aber ich kann mir vorstellen, dass in dem Spiel er jemand ist, der gut punkten kann. Remberg daneben hat sich durchgesetzt, scheint der klare Stammspieler in der Zentrale zu sein. 3,79 Millionen, holt auch mit 3,5 Punkten pro Spiel richtig gut. Wenn man das Bayern-Spiel rausrechnet, sind sogar 4,0 pro Spiel. Also das sind durchaus richtig gute Punkte für den Preis. Kann man auf jeden Fall mitgehen. Ich glaube, es fallen einige Tore. Viel Spektakel. Da wird sich das Unioner-Gen durchsetzen quasi. Ich tippe auf ein 3-3. Ja, ich sehe auch immerhin 4 Tore in dem Spiel. Ich glaube aber, Union setzt sich durch mit 3-1. Ja, das würde mich auf jeden Fall auch nicht überraschen, wenn es am Ende so kommt. Ich habe vorher schon gesagt, wir haben eine Hörerfrage reinbekommen zu Leipzig und wir haben jetzt auch noch eine allgemeine Hörerfrage reinbekommen. Die passte thematisch nicht nirgendwo so richtig rein, weil es um 4 verschiedene Vereine geht. Deshalb wollen wir das jetzt noch nachholen. Hallo, liebes Kommune-Podcast-Team. Hier ist Kai aus Berlin. Erstmal vielen Dank für euren tollen Podcast. Macht jede Woche Spaß, euch zuzuhören. Ich habe eine Frage zu meinem Team. Ich muss Spieler verkaufen, um dann genau 11 Spieler zu haben. Entweder Leveling und Stöger oder Tillmann und Kölle von Heidenheim, der jetzt gerade das Tor geschossen hat. Wie würdet ihr euch entscheiden? Und liebe Grüße. Ja, ganz kurz die Fakten, das ist quasi die Frage, will ich einen Star haben mit einem kleinen Spieler dazu oder 2 mittelmäßige Stars. Leveling 7,57 Millionen, 18 Punkte bisher geholt, 4,5 pro Spiel. Ähnliche Statistik bei Stöger, 7,37 Millionen, 18 Punkte, 4,5 Punkte pro Spiel. Dazu muss man aber sagen, unter Polanski jetzt zuletzt in der Startelf 7 Punkte, das heißt da ja, vielleicht das Potenzial noch mal ein bisschen höher, während du hast es vorher schon bei Stuttgart gesagt, Leveling könnte nach Europa natürlich auch sein, dass er vielleicht rausrotieren muss. Das andere Duo ist zum einen Malik Tillmann, 13,18 Millionen, 25 Punkte geholt, in 3 Spielen nur, muss man an der Stelle sagen, 8,33 Punkte pro Spiel, 2-mal getroffen und da gab es auch die Punkte, also 2-mal 11 Punkte mit Toren, 1-mal 3 ohne Tore. Und dann auf der anderen Seite noch Kölle, 910.000 bei Heidenheim, hat jetzt 10 Punkte geholt natürlich, weil er bei seinem Debüt ein Tor geschossen hat. Da ist natürlich die Frage, ob er überhaupt wieder starten darf. Ich weiß nicht, oder was heißt wieder starten, er hat ja nicht gestartet, oder ob er überhaupt wieder einen ordentlichen Einsatz kriegt. Wie sieht es bei dir aus, Tim? Für welches Duo würdest du dich entscheiden? Boah, wirklich eine schwierige Frage, finde ich. Meine Tendenz geht, glaube ich, tatsächlich zum zweiten Duo, insofern, weil eben, wie gesagt, Leveling öfter mal rausrotieren kann, weil wir auch nicht ganz genau wissen, Stöger, ja, er hat jetzt, wird jetzt unter Polanski wahrscheinlich erstmal drin bleiben, aber bleibt Polanski Trainer, kommt ein neuer Trainer, wie entscheidet der sich? Da sind so ein paar Fragezeichen dabei, während Tillmann eigentlich schon ziemlich klar gesetzt ist in Leverkusen und Kölle zumindest den Vorteil hat, dass es in Heidenheim halt so schlecht läuft, dass er auch ja unter anderem deswegen jetzt sein Debüt geben durfte, weil die anderen nicht überzeugen und dass ihm jetzt die Chance geben könnte, vielleicht auch tatsächlich demnächst längere Einsätze oder auch mal Startelf-Einsätze zu haben. Ob der dann jedes Mal trifft und punktet, das ist dann die andere Frage, ist ja Heidenheim, ne? Aber ja, es fällt mir schwer, jetzt wirklich zu sagen, Leveling und Stöger, wird das dauerhaft so sein, dass sie viel spielen und punkten? Ja, also da sind für mich einige Fragezeichen dabei, die ich zumindest bei Tillmann nicht so sehe, den ich am ehesten als gesetzt von allen ansehen würde, von diesen Vieren. Ja, ja, ich finde es auch richtig schwer. Ich bin normalerweise immer eher Fan von breiteren Kadern, muss an der Stelle aber sagen, Tillmann ist wirklich krass unterwegs, was Punkte angeht. Also ich glaube tatsächlich, das ist eine Ausnahme von der Regel irgendwie so. Mein Problem ist, Kölle, es hat halt das Potenzial, dass er halt einfach wieder gar nicht eingesetzt wird. Ne? Also der hat sein Tor gemacht, aber der ist auch eigentlich Verteidiger. Also, weiß ich nicht. Also auf das Tor kannst du sowieso nicht spekulieren bei ihm. Eingesetzt wird er vielleicht nicht. Ich würde halt versuchen, ich kenne jetzt den restlichen Kader nicht, ja. Aber für mich Tillmann ein Kandidat, den ich auf jeden Fall halten muss. Und wenn das dann heißt, dass ich einen Kölle mal einen Spieltag mitnehmen muss, dann würde ich es machen. Ich würde aber eher probieren, vielleicht dann noch irgendwie anders Geld reinzuholen. Stöger würde ich schon eigentlich auch gerne behalten. Also das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Wenn es irgendeine andere Option gibt, Tillmann und Stöger zu behalten, dann würde ich das wahrscheinlich machen. Oder zumindest Tillmann und irgendwie jemand anderen vielleicht gegen 2 günstigere Spieler eintauschen und da dann Kölle noch zu ersetzen, dann wäre das, glaube ich, mein Way to go. Aber ja, den Leverkusen abgeben wäre für mich, glaube ich, gerade keine Option. Ja. Dann, nachdem wir jetzt so spät mit einer Hörerfrage noch reingekommen sind, müssen wir natürlich unsere Top 3 der Woche hier noch reinbringen. Das ist natürlich wichtig, immer in jeder Folge zum Ende der Folge. Und in dieser Woche geht es weiter mit der Kaufempfehlungsserie. Letzte Woche waren wir da ja bei 2 bis 4 Millionen. Entsprechend gehen wir diese Woche auf 4 bis 6 Millionen. Und ja, Tim, du darfst anfangen. Wen hast du an deiner 3? Ja, ich habe gedacht, ich fange mit einem Klassiker an. Erik Smith, 5,2 Millionen, 19 Punkte bisher gemacht, 4,75 pro Spiel. Ist einfach jemand bei St. Pauli gesetzt, immer mal für ein Tor gut, punktet einfach souverän. Dementsprechend, da haben wir ja schon oft erwähnt, das ist einer, den kann man sich immer bedenkenlos holen. Daher in dieser Stelle von mir auf der Nummer 3. Als Mietbesitzer muss ich sagen, souveräner Punkte hat für den letzten Spieltag nicht gezählt. Minus 1 gemacht gegen Stuttgart. Aber ich habe ihn auch behalten, weil ich glaube, dass die Punkte wiederkommen. Gegen Leverkusen, Bremen, Hoffenheim jetzt die nächsten 3 Spiele ist auf jeden Fall was drin. Gehe ich mit, definitiv. Ist dadurch aber auch im Wert jetzt ordentlich gefallen. Ne? Also der war eigentlich vor diesem Spiel schon bei 6,14. Wenn er weiter so gepunktet hätte wie zum Saisonstart, wäre er in dieser Kategorie für uns gar kein Thema gewesen. Muss man an der Stelle auch mal mitnehmen quasi. Ich gehe auf meine Nummer 3 mit Leon Abdullahu von der TSG Hoffenheim aus dem Mittelfeld. 5,2 Millionen kostet er aktuell. Ist ein spieldominanter, defensiver Mittelfeldspieler. Bekommst halt selbst in schwächeren Spielen wirklich sehr oft den Ball. Der macht wirklich eigentlich alles, was bei Hoffenheim so passiert. Dadurch immer mal wieder mit Second Assist dabei, viele tiefe Pässe angebracht, was sehr, sehr gut ist statistisch. Und halt dann auch noch seine Defensivaktion, mit denen er punktet. 4,0 Punkte pro Spiel, wirklich richtig stabil. Dazu weniger, noch nie weniger als 3, also anders als Smith, noch keine Ausrutscher nach unten gehabt quasi. Für mich auf jeden Fall jemand, wo ich hingehe. Man bekommt eher nicht so die Spitzenleistung, die ein Smith halt manchmal mitbringt, aber dafür immer solide Punkte. Ja, Abdullahu finde ich auch einen sehr guten Einkauf, muss ich sagen, von Hoffenheim. Der gefällt mir wirklich gut. Ein guter Einkauf war auch meine Nummer 2 für den BVB, schon vor einem halben Jahr. Daniel Svensson, 5,7 Millionen im Moment wert, hat 17 Punkte gemacht, 4,25 pro Spiel. Er ist der absolute Dauerbrenner bei den Dortmundern, beim Tabellenzweiten. Bisher noch nicht, gefühlt noch nicht ganz so stark unterwegs wie in der letzten Rückrunde, aber seine Punkte können sich trotzdem schon sehen lassen. Ist auch jemand, der, da er die ganze linke Schiene ja spielt, auch durchaus öfter im Angriff zu finden. Ich denke auch, wir werden künftig noch Torbeteiligungen von ihm sehen, die wir bisher nicht gesehen haben. Daher, ja, ich glaube, da kann sogar noch mehr gehen in Zukunft, was die Punkte angeht. Ja, ich finde es lustig, dass wir uns, ohne uns abgesprochen zu haben, hier so ein Pärchen ausgesucht haben. Ich habe mir nämlich für die andere Seite entschieden, den anderen neuen, also das heißt neuen Dauerbrenner, auch ein Dauerbrenner, der jetzt sich seine Dauerbrennerrolle zurückerkämpft hat, Julian Riasson, 5,11 Millionen, bisschen günstiger als dein Kandidat hier, hat sich den Stammplatz jetzt geholt, hat erst in der Innenverteidigung gestartet, jetzt auch rechts über Couto wieder gestartet, was mich ein bisschen überrascht, weil ich eigentlich dachte, Kovac setzt da immer auf den Brasilianer momentan, aber Riasson scheint ja den Vorzug gekriegt zu haben. Und ist eigentlich auch egal, wo er spielt, die Zähler kommen immer rein, hat jetzt zweimal in der Startelf 6 Punkte geholt, davor ein bisschen schlechter gepunktet als Einwechsler, aber wenn er startet, dann ist das ja die Erwartung, wo wir sind. Und für 5,11 Millionen absolute Top-Situation gerade. Ja, ich bin großer Riasson-Fan. Ich würde aber trotzdem da noch ein bisschen vorsichtig sein tatsächlich. Weil ich bin nicht sicher, der Couto hat zuletzt auch überzeugt. Und ich glaube, dass das eine Position sein könnte, wo öfter rotiert wird zwischen den beiden. Vor allen Dingen, weil er in der Dreierkette jetzt ja eher nicht mehr benötigt wird. Wenn jetzt Schotterbeck wieder da ist und dann vielleicht auch bald Can noch dazukommt. Daher, ja, er kann auch sein, dass er natürlich auch mal auf der linken Seite dann Svensson ersetzt, wenn der mal eine Pause braucht. Ne? Das muss man dann auch noch sehen. Also Riasson wird natürlich auch viel spielen, aber er ist, dass man Stammplatz zurückerarbeitet, würde ich noch nicht ganz mitgehen. Ich glaube, er und Couto sind nah beieinander im Moment. Ich würde schon sagen, er hat den Stammplatz zurückgearbeitet, aber ist nicht 100% gesetzt. Also oder ich weiß gerade nicht, wer das gesagt hat. Ich glaube, Kwasniok hatte das gesagt. Dann ist vielleicht doch kein Stammplatz nach der Definition. Spieler, die viel in der Startelf spielen, haben nicht unbedingt einen Stammplatz sicher oder irgendwie so war, glaube ich, die Aussage. Also es gibt auch einfach Spieler, die passen dann halt gerade sehr, sehr gut rein. Vielleicht ist das bei Riasson gerade der Fall. Ich glaube aber, dass tatsächlich Riasson ähnlich wie Svensson, also egal wer wie startet, auch wenn Riasson links und Couto rechts startet, dann wird auf jeden Fall Svensson reinkommen. Genauso Riasson wird auf jeden Fall reinkommen. Ja. Er hat als Einwechsler jetzt 3 Punkte gemacht, was auch nicht so viel schlechter ist. Also klar, die Hälfte von 6, aber es ist für den Preis 5,11 Millionen trotzdem noch okay, wenn man das immer mal wieder zwischendrin hat. Von daher, ich glaube, kann man da ähnlich wie bei Svensson oder am Ende kann man wahrscheinlich sogar selbst bei Couto noch sagen, hier für das, was er aktuell kostet, der steht ja mit 6,65 Millionen ein bisschen mehr da, kann man das noch probieren, auch wenn man da jetzt sagen muss, gegen Wolfsburg hat es dann nicht gereicht, was aber natürlich auch eine schwierige Situation war. 1-0 geführt, du wolltest diese Führung verteidigen, ist dann Couto eher nicht der Spieler, den man reinbringt. Aber in vielen Spielen wird er auch eingesetzt werden, denke ich. Also ich denke, das Trio passt eigentlich immer ganz gut. Ja, das Stimmt. Deine Nummer 1 hast du schon angeteasert, jetzt musst du mal auflösen, ja, wenn du da hast. Genau, ich war schon bei Stuttgart und es ist Jeff Chabot. Im Moment 5,6 Millionen, 18 Punkte gemacht, 6 pro Spiel. Hat seinen Stammplatz in der Stuttgarter Abwehr im Moment sicher, ist auch jemand, der für ein Tor gut ist, hat bisher aber noch keine Torbeteiligung, aber dafür sind dann eben die 6 Punkte pro Spiel schon ziemlich stark. Daher, da eben noch Luft nach oben ist, auch jemand, wo ich sage, für den Preis auf jeden Fall machen. Ja, kann ich mich auf jeden Fall anschließen, ist auch jemand, den ich da mitnehmen würde. Ich habe mich auf meiner 1 oder generell dieses Mal ein bisschen mehr auf die souveränen Punkte verlassen, wo ich einfach immer weiß, die punkten sehr, sehr gut. Oder die punkten gut, aber nicht sehr, sehr gut, so eher. Und für mich ist da tatsächlich eine neue Entdeckung quasi diese Saison Hannoah Masengo vom FC Augsburg, 4,73 Millionen. Einfach ein richtig guter Spieler, der tut denen richtig, richtig gut. Bisschen Ausrutscher hatte er gegen die Bayern und das waren trotzdem 2 Punkte. Sonst 4, 5 und gerade zuletzt 5 und 6 jetzt halt geholt. Da ist wirklich einiges dabei. Ist halt spieldominant, ähnlich wie ein Abdullahu, sehr, sehr häufig in den Angriffen beteiligt, gewinnt aber auch seine Duelle sehr, sehr verlässlich, glänzt vor allem jetzt gegen starke Gegner. Also jetzt die 2 Spiele gehabt, wo der Gegner sehr viel besser war als Augsburg und er trotzdem immer wieder ausgeputzt, immer wieder Defensivaktionen gehabt, gewonnene Zweikämpfe gehabt. 4,25 Punkte pro Spiel sind es jetzt gerade, aber wie gesagt, wenn man die Bayern so ein bisschen weglässt, rutscht es eher nach oben auf 5 Punkte pro Spiel. Für 4,73 Millionen für mich ganz klarer Kaufkandidat momentan. Kann ich auch mitgehen. Guter Mann auf jeden Fall. Auch da ein guter Einkauf von Augsburg. Ja, bin ich auch der Meinung, dass Augsburg da wirklich einen richtig guten gezogen hat. Gerade im Duo mit Jakic ist das cool, weil Masengo halt eher so ein bisschen spielerische Elemente mitbringt, noch mehr, und Jakic die Kampfelemente, aber beide das jeweils andere auch können. Und deshalb, dadurch ist das wirklich ein cooles Duo, glaube ich, auf der Doppel-6, das sie da haben. Ja, und damit sind wir für heute durch mit ein bisschen ungewohnter Sortierung der Hörerfragen, aber wir haben es ja, glaube ich, ganz gut eingebaut. Vielen Dank, Tim, für deine spontanen Antworten auf unsere Hörerfragen, diesmal nicht vorbereitet. Ja, sehr gerne. Und danke natürlich auch an euch, die Hörer, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt bei uns. Nächste Woche geht's weiter, aber natürlich jetzt erstmal mit... Für mich heute Abend Europa League, vielleicht auch dann für die Stuttgart-Fans, morgen Europa League und dann dem 5. Bundesligaspieltag. Ich wünsche euch viel Erfolg bei Comunio. Trifft die richtigen Entscheidungen, nehmt ein bisschen coole Spieler mit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, da spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen. Ich freue mich hier. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.